Sonntagabend, pünktlich 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Und erstmal eine Ansage im eigenen Sinne. Wenn das so aussieht, als würden wir verspätet anfangen, liegt das dran, weil unsere Raumstation weit draußen hinter dem Asteroidengürtel liegt. Ja? Und wir also da eine gewisse Verzögerung im Signal haben. Das liegt nicht dran, dass wir schlampig, zu spät oder verkatert sind. Okay? Gut, dann haben wir das aus dem Weg. Und können mal schauen, was uns diese Woche an Geschlechterwahnsinn und Hate Speech verboten gebracht hat. Ich weiß gar nicht, Chris, hast du schon eine Themenreihenfolge für heute Abend vorbereitet? Ja, also prinzipiell arbeiten wir halt mal wieder unsere Liste ab mit den ganzen Tabs, die ich hier schon so geöffnet habe. Ich blende das mal ein. Als erstes müsste man mich noch einblenden. Das muss der Ebel machen. Able. Na also. Ich sehe mich noch nicht, nur wenn ich rede. Okay. Ah, ich hab dich schon eingeblendet. Jetzt. Check mal deine Privilegien, Mann. Komisch. Nein. Ach, jetzt merke ich es, okay. Ja, das ist hier mal wieder der Herr Professor Dieringer. Der hat hier nochmal wieder mit dem Twitter-Account von der Nicht-Egal-Kampagne gesprochen. Und die sind dann wieder, weil die es noch nicht so ganz gereilt haben mit diesem Punkt, dass sich ja, also die, dass man sich halt nicht gegen zulästige Meinungsäußerungen richten kann und das auch noch unterstützt vom Staat. Und die versuchen sich hier jetzt halt eben dafür zu rechtfertigen, so nach dem Motto, ja, aber der Staat kann ja auch was machen gegen, wie war das hier, Umweltverschmutzung oder so. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt illegal ist, dann kann er ja da auch, oder Stromverschwendung oder so. Und ja, das funktioniert aber so nicht, weil im Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Und dann sagt er ja halt, ja, dass der Staat Handlungen gegen rechtlich zulässige Äußerungen fordert. Das ist dramatisch und hat er ja auch absolut recht. Und ja. Aber warte, ist nicht egal, ist doch aber von YouTube selber. Es wird nur über indirekte staatliche Förderung sozusagen mitgeboostet. Ja, aber da Oder? hängt ja halt auch diese freiwillige Selbstkontrolle, Multimedia-Anbieter irgendwie dahinter. Und die Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, auch. Ja, aber. Ja, und die Schirmherrin ist ja Manuela Schwesig von der ganzen Nummer. Ja, das stimmt. Aber der Dieringer, der hat's drauf. Also wirklich eine Folgeempfehlung. Den müsst ihr euch mal anschauen. Also das ist Ja. ein kluger Mensch. Und da kann man echt dankbar sein, dass dann so jemand sich nicht biedermännisch zurückzieht, sondern auch die Öffentlichkeit sucht und den Nicht-Egal-Leuten sagt, dass sie behindert sind. Auf hohem Niveau sozusagen. Also. Wenn Dominanz von Hatern im Netz Bürger in freier Meinungsäußerung einschränkt, ist das problematisch. Für sie auch. Die Wieder diese, Dominanz von Hatern im ja, die Netz, was ist Dominanz das von für ein Hatern. Blödsinn? Und er sagt dann einfach, es ist problematisch, wenn der Staat Aktionen unterstützt, die sich gegen rechtlich zulässige Äußerungen richten. Er lässt sich da nicht drauf ein, auf den Quatsch. Und da hat er auch absolut recht. Und die versuchen das jetzt hier umzudrehen, sondern woher hat er gesagt, antworten Sie meine Frage, richten Sie sich gegen rechtlich zulässige Äußerungen. Und jetzt versuchen die ihn hier so hinzudrehen, als fände er das alles okay. Und ich meine, gut, die haben auch nichts, das muss man auch immer wieder sagen, ihr habt nichts belegt, dass es überall Hass ist und so weiter und so fort. In keinster Weise. Und es Ja, wird immer doch, so behauptet. die Christina Hoff Sommers, die hat doch Massflagging bekommen von ihren Videos und das war doch alles Hass, was sie veröffentlicht hat. Aha. Also wer Christina Hoff Sommers nicht kennt, das ist eine Feministin aus Amerika, die nicht die Geige der Third Wave Feministen spielt. Und deswegen ist sie Opfer von Massflagging geworden, obwohl ihre Videos natürlich überhaupt nicht anstößig sind, sondern Wissenschaft. Wollen Sie nicht zugeben, dass Hater und Hassrede ein gesellschaftliches Problem sein können? Ja, nur das, Da beißt sich die Katze am Ende immer wieder in den Schwanz, dass es ja ganz klar ist, dass diese ganzen Organisationen nur auf einem Auge den Hass sehen und auf dem anderen irgendwie großzügig vorbeischauen. Ja, eben. Also, wie gesagt, ihr habt nichts bewiesen hier. Ihr habt das nicht belegt. Ihr behauptet es immer nur, dass das hier Hassrede überall ist. Genauso kann ich mich auch hinstellen und sagen, so ja, wie hier, der Staat muss was unternehmen hier gegen die ganzen Leute, die hier, keine Ahnung, was anrichten, hier gegen die ganzen Juden, die hier das Finanzwesen dominieren. Da muss der Staat da was gegen unternehmen. Wollt ihr einfach sagen, dass das unproblematisch ist oder so? Weißt Ja. du? Das ist halt absoluter Horseshit einfach nur, weißt du? Das ist, die können ja auch nicht mit einer kongruenten Definition von Hate Speech irgendwie ankommen. Wo ich noch eventuell ein Auge zudrücken kann, ist, dass wenn das dann mit einer Aufforderung, mit einer direkten Aufforderung zur Gewalt verknüpft ist und nicht so, ah, da müssen wir mal aufräumen oder so, sondern wir müssen da an dem und dem Tag aufräumen und da Leute zusammenschlagen. Das wäre für mich eventuell Hate Speech, aber nicht, ah, keine Ahnung, guck dir die Glatzen an, die sind alle scheiße. Keine Ahnung, das ist keine Hate Ja, und hier Speech. behaupten sie dann wieder, dass ja über die Grenzen Staaten und Gerichte entscheiden. Und in dem anderen Tweet, der auch in dem Video von Kraut drin war, da haben sie ja dann gesagt, so, ja, wir versuchen das Engagement zu fördern, aber wenn das nicht reicht, dann muss der Staat eingreifen. Ja, und das haben wir ja auch schon in den EU-Papieren gesehen, dass es schon in den Schubladen liegt im Endeffekt. Aber das ist natürlich nur seine Meinung, dass er ist da nicht gegen rechtlich zulässige Äußerungen sein darf. Meine Güte, Oh, guck mal, sie können Gerichtsurteile. Okay, kopieren. Sie verkörpern auch eine objektive Wertordnung. Das missverstehen die, glaube ich, ein bisschen. Die objektive Wertordnung, ist genau dafür da, dass man halt nicht nach Ideologien oder nach irgendwas sortiert, sondern dass für jeden das Gleiche gilt, egal was er sagt, solange er sich nicht gegen Gesetze, also solange er keine Gesetze übertritt, kann er sagen, was er will. Und das Verfassungsgericht hat auch nochmal bestätigt, dass es auch unbequeme Inhalte schützt, das Recht für Meinungsfreiheit. Ja. Oder ich auf. meine, gerade, es sind doch nur unbequeme Inhalte, die es doch zu schützen gilt. Wenn ich sage, keine Ahnung, das Leben ist schön, Guten die Welt ist Morgen. toll. Ja, also, weißt du, dafür braucht mich doch niemand verteidigen. Es geht doch darum, dass wir direkt auch, sagen wir mal, härtere Sachen politisch sagen darfst oder fordern darfst, damit so eine Kacke auch ans Tageslicht kommt. Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du Salafismus zum Beispiel aus der Öffentlichkeit verdrängen würdest, komplett. Ja, dann sitzen ja halt alle in ihrem Vereinskeller zusammen und planen ihre Scheiße dort. Deswegen hat man sozusagen eine gewisse Toleranz in Sachen Hate Speech. Bullshit verdrängt Journalismus, habe ich gar nicht gemerkt. So eine steile These. Ja, das war von Ewe, glaube Es ich. ist halt die Digitalisierung. Also dadurch, dass hier, du hast seit Jahrzehnten hast du Zeitungsrückgang, sozusagen, wie viele Zeitungen verkauft werden, wie viele Zeitungen es generell gibt. Und du hast generell sind sozusagen die traditionellen Medien rückläufig und über sozusagen die eingebrochenen Verkaufsquoten kannst du natürlich dann weniger Geld an deine Journalisten weitergeben und dann haben die weniger Zeit zu recherchieren und ein Artikel darüber, warum eine Klimaanlage sexistisch ist, ist halt irgendwie, kommt besser an, wird öfters geklickt, wie wenn du halt jemanden, keine Ahnung, nach Libyen schickst, der da mal dort recherchieren soll und berichten soll, wie denn da der Bürgerkrieg so von sich geht. Und ganz gut drauf ein, dass Bullshit den Journalismus wortwörtlich verdrängt. Und es wissen, also das merkt man vielleicht nicht direkt, es dauert eine Weile, bis es in der Gesellschaft ankommt, aber dadurch, dass du immer weniger Geld in den Redaktionen hast, öffnest du halt auch Korruption Tür und Tor. Das heißt, desto weniger Lokaljournalisten du hast, desto einfacher ist es so für die Leute, lokal Kacke zu machen. Und im Grunde ist es eigentlich Hochkonjunktur für Korruption, weil einfach Journalismus selber in einer kompletten Krise ist. Also das kannst du sagen, was du willst, aber Journalismus ist komplett in der Krise. Du hast immer mehr Meinungsartikel, die Bullshit sind, und du hast immer weniger Leute, die dich tatsächlich objektiv informieren als Journalisten. Also, ja, guter Artikel. Ich mag den Russmol. Da habe ich hier direkt was auf jeden Fall gar kein Bullshit ist. Nicht von der Weiß. Ich weiß nicht, ob das Bullshit ist. Genau. Ja. Es ist weiß, es muss Bullshit sein. Ja. Und Namen übrigens. Zwar, hi. Wir haben ja auch diesen kleinen Sonderstream gemacht mit Susie Grime, ihrem super tollen Brauchende Feminismus-Video. Und die Dame hat auch andere Videos halt gemacht, wo sie da irgendwelchen Kifferkram vorgestellt hat. Und da hat sie jetzt hier dieser eine Typ oder Typin oder wie auch immer hier bei der Polizei Berlin angeschwärzt wegen diesem Video. Und scheinbar hat die Dame noch nie tatsächlich irgendwie Probleme bekommen. Und das fand ich auf jeden Fall sehr lustig, weil diese ganzen Leute ja pausenlos immer davon reden, halt in Bezug auf Hass im Netz, dass man halt eben die Leute anzeigen soll wegen irgendwelchen rechtlich fragwürdigen Dingen im Internet. Also möglichst halt eben alles anzeigen, hier anzeigen, da anzeigen, überall die Leute anschwärzen wegen irgendwelchen Äußerungen, die gemacht haben. Ja, aber ja, es gab ja davor wohl auch einen kleinen Schlagabtausch zwischen den beiden, also zwischen Susie Grimes und Rolney Gül, wo dann halt eben Susie Grimes sie angezeigt hat wegen Beleidigung, ja, und ja, wenn man aber dann auf YouTube Videos im Netz hat, wo man dann halt Haschisch konsumiert und damit auch Trollen eine Angriffsfläche bietet, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann selber angezeigt wird wegen irgendwelchen Sachen, ne? Ich fand es ganz lustig, also ich hatte auch kein Mitleid. In dem Fall ist es dann halt eben wieder, wie haben wir es genannt? Ja, es kommt auf jeden Fall dann auf der falschen Ecke. Das ist so, das ist dann nicht irgendwie der Einsatz für die gute Sache, irgendwie um die bösen Leute, die sich illegal äußern, irgendwie wegzukriegen, damit die nicht andere Leute mit ihrem bösen illegalen Drogenkonsum da verführen können oder so. Ich finde auch hier am schlimmsten, finde ich, was sie da sagt. Ich glaube, dass sie mich aus tiefstem Herzen hassen, weil ich linksorientiert bin. Das ist so durchsichtig. So, oh, im Moment bashen alle irgendwie auf die Rechten ein. Ja, prima, dann sage ich, das sind auch Rechte. Habe ich da irgendeine Beweis für? Die wohnt in Berlin, ne? Die wohnt in Berlin, da ist das doch garantiert, ja, mit ihren ganzen Kumpels und so. Und ja, die gehört zu einem Troll-Kollektiv, das mich seit einigen Wochen online belästigt, angefangen habe, ist, nachdem ich Antisexismus-Video hochgeladen habe. Ja, natürlich. Du kannst halt auch nicht, was kiffen in deinen Videos und es dann komplett öffentlich stellen. Also, das ist halt auch dieser Weißartikel versucht hier wieder irgendwas zu retten, was einfach nicht rettenswert ist. Und ich sag's jetzt mal ganz einfach, wie es ist. Susie Grime ist eine riesen Lolkau, ja. Also ich hoffe, die Leute verstehen das, ja. Also jemand, der sich gerne mal im Internet lächerlich macht und dadurch halt eben auch Trolle anzieht, ja. Und sorry, aber irgendwie verdient sie auch diese negative Aufmerksamkeit momentan, ja. Gerade einfach, weil sie auch nichts, einfach nichts daraus lernt. Weil sie nichts daraus lernt, ja. Ja gut, also ich halte trotzdem irgendwie nichts von Leute anzeigen als politische Waffe. Ich meine, okay, das ist, hier fällt jetzt nichts irgendwie. Sie wird nicht ins Gefängnis kommen oder irgend sowas, aber. Was? Aber denkst du wirklich, dass die Anzeige von Rolney Gül irgendeine politische Motivation hatte? Ich glaube, es hat eher eine neue Motivation. Die, weißt du, die möchten damit einen öffentlichen Meltdown provozieren, damit sie noch mehr Lacher ernten können, weißt du? Mhm. Ja. Kommt schon, ist schon richtig. Also jetzt nur wegen irgendwelchen, also ich bin schon froh, dass es halt so eine Sache ist und nicht so ein, ja, die eine Belästigung gegen die andere Belästigung Ding oder so. Ich habe dies und das über mich gesagt, du hast dies und jenes über mich gesagt, sondern halt eben bei ihr eine Sache, die sie halt eben getan hat, ne? Und nicht nur irgendwie Gerede halt. Ja, es ja, ist halt, also auf jeden Fall wieder gemerkt, wie die Doppelmoral halt eben ist, ja, und dass es halt nur darum geht, um wen es halt geht und nicht darum, was da überhaupt passiert. Und auf der einen Seite gibt es etliche vom Staat geförderte Initiativen, wie diese Nicht-Egal-Kampagne und das Nur-Hate-Speech-Movement und weiß der Teufel nicht wie was. Und ja, das und so. Ne, auf der anderen Seite stehen die dann alle und sagen so, wie, jetzt nee, uns hat es getroffen? Nee, das ist aber nicht okay. Das waren halt auch die uns hier nur was anhaben wollen und nicht so Streiter für das gute, wahre, ehrliche, wie wir das sind. Ich meine, generell würde mich das freuen, wenn weniger Leute generell wegen irgendeinem Kack angezeigt werden, wenn jetzt einer mal irgendwie einen komischen Kommentar schreibt, der als Hass interpretiert werden kann, oder wenn jemand öffentlich im Internet seinen Drogenkonsum zur Schau stellt. Eigentlich im Idealfall hätte ich gern, dass beides nicht irgendwo bei Gerichten landet oder so. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wenn diese Scheiße mit Ausweitung von Reporten, wenn es immer weiter und weiter geht, dann ist sozusagen irgendwann halt auch eine Counterstrategie einfach Mass-Flagging. Also wirklich komplett wegen jeder Kleinigkeit eine E-Mail zur Kack-Polizei schicken, damit die merken, nein, so nicht. Wir flatten eure scheiß Server und jetzt kümmert euch mal um all die Wannabe-Gesetze, weil das wird ja auch nicht, es wird ja nur selektiert durchgesetzt, dieses, wenn du dann so Kram im Internet hast. Weil ja im Endeffekt die meisten Leute das eh nicht zur Anzeige bringen wollen. Also es ist ja schon ein Stück weit irgendwo, finde ich, eine politische Waffe. Weißt du, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist das... Das ist frustrierend. Ich meine auch gesehen zu haben, dass danach irgendwie noch ein Tweet durch die Gegend geschwebt ist, in dem stand, dass die sie auch noch bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien gemeldet hat. Und das halte ich ja schon fast wieder für sinnvoll, weil also so Videos sollten zumindest auf ab 18 stehen. Die sollen nicht noch irgendwie 13-Jährigen beibringen, wie geil Kiffen ist. Also da. Das können die alleine herausfinden. Nein, Quatsch. Ja, nein, doch, aber ja. Das so, Drogen sind auch was jeder für sich selber herausfinden muss. Und man kann sich natürlich informieren, aber ich halte halt nichts von Propaganda dafür. Und das ist Propaganda dafür, was sie macht. Und das bei aller, bei allem Verständnis, das geht nicht. Also da muss zumindest meiner Meinung nach eine Altersschranke davor sein. Und wenn es nur die billige YouTube-Anmeldung ist. Ja, schon. Ja, das ist hier so ein Artikel von der Standard, der sich hier auch hin und wieder mal die Standard nennt. Hihihi. Ja, da hatten wir ja auch schon öfter Erklärungsartikel genug. Der Standard, muss man wissen, für die Leute, die uns noch nicht so lange sehen, ist halt das aus Österreich und das bekloppteste Drecksblatt von allen, wenn es um diese Gamergate-Geschichten gab. Also ich glaube, es gab in keiner anderen Zeitung so viele Bullshit-Artikel in die Richtung und nicht nur von der, also ja, also wirklich jeder Kram, wo andere sich schon zu schade waren, darüber zu berichten, jedes kleine Drama, was der Teufel nicht, was für ein Zeug, musste da alles irgendwie breitgetreten werden mit dem entsprechenden Narrativ natürlich. Und ja, das ist auf jeden Fall der Standard und jetzt geht es hier um Hate Speech viel mehr als böse Wörter, weil das ja natürlich alles ja, auch in der rechtlichen Welt dann zu Gewalt führt und so weiter und so fort. Wenn ich schon den zweiten Absatz unten die Überschrift lese, brennende Kreuze, sie schaffen es in einem Absatz über Internetkommentare bis zu brennenden Kreuzen. Ja, klar, Ku Klux Klan und so, ne? Also, ist man ja auf jeden Fall dabei. Ach so, weil das ja, weil der Hass ist wie die brennenden Kreuze, weil wir die Leute aus dem Internet vertreiben wollen mit unseren kritischen Nachfragen und unserem Sarkasmus. Ja, klar. Jeder Downvote ist ein brennendes Kreuz im Internet. Schwachsinn, ja. Da, ey. Immer diese extremen Vergleiche, das geht mir so auf die Eier, ey. Ja, das vergiftet, also ist es überall nur noch Polarisierung. Selbst in den Argumenten wird polarisiert bis zum Arsch. Ja, das Ding ist halt, dass du mit diesen extremen Vergleichen mit der Polarisation, damit kriegst du halt deine scheiß Klicks. Hm. Das macht auch Journalismus immer einfach ekelhafter, weil du einfach so eine nuanciert oder differenziert tust du dich im Thema einfach nicht mehr richtig widmen. Und das ist halt, keine Ahnung, das ist eine Profession zu Grabe tragen. Das sind solche Allergeilste hier. Im Unterschied zu Beschimpfungen, die rein affektierte irrationale Handlungen darstellen, ist Hate Speech nicht nur irrational, sondern kann sogar in Klammern Zweck rationalen Überlegungen entspringen. So ist das öffentliche Äußern von Hassbotschaften gegen Minderheiten eine bewährte Strategie von Politikern und Publizisten, um Medienaufmerksamkeit zu generieren. Ja, und wenn Claudia Roth irgendwie hingeht und Leute provoziert am Rande einer Demonstration, ist es natürlich genau. Toll, dass sie als Feministin so empowered ist, dass sie sich dem Pöbel entgegenstellt. Ja, genau, das war ein Gesprächsangebot, wenn ich mich da hinstelle und sage, oh Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Ja, und vor allem, wenn die Medien das dann in großen Teilen auch nicht zeigen, sondern nur die Pöbler. Ja? Das war ja auch so ein bisschen merkwürdig bei der Berichterstattung über den Vorfall. Und keine Ahnung, auf einer Demo, Alter, du kannst dich da schon auch normal unterhalten, aber wenn du dich als Politiker dorthin stellst und die dich halt nicht mögen, ein dummer Spruch macht das halt auch nicht unbedingt besser. Also ich finde, das ist irgendwie so einfach low, so, oh Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. So. Ich, keine Ahnung, Alter, das ist einfach so übelst low, das ist so Gabriel Light. So, ich würde gerne sehen, wie der de Maizière bei der nächsten Linksdemo zum Schwarzen Block geht, um mit ihnen zu diskutieren, während sie deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten rufen. Das wäre genau die gleiche Situation. Der wird genauso verbale Prügel beziehen. Ja. Aber ja, das wird nicht im Fernsehen kommen. Ja, auf jeden Fall. Diese Definition, die besagt ja eigentlich schon, dass es halt nicht wirklich um Hass geht, also als Emotion, sondern es geht darum, was gesagt wird. Und wenn das, was gesagt wird, was diese Leute hier als Hass titulieren, dann ist es halt Hasssprache und wenn was anderes gesagt wird, ist es halt keine Hasssprache. Da musst du im Kahane-Handbuch nachsehen. Ja, genau. Oder im Neue Medienmacher-Diktionär. Oder im Zukunftsreport 20. Gemeinsam ist in unterschiedlichen Formen der soziale Schaden, den sie anrichten. Sie streuen Misstrauen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, ach ja, Rape-Kultur, anyone, und stiften Feindseligkeit zwischen ihnen. Mansplaining, Manspreading, Man irgendwas. Also dieser Hass kann eine Gesellschaft vergiften und zu desintegrativen Folgen führen. Ja, sehen wir ja darin, dass sich immer mehr Männer ins Privatleben zurückziehen. Und keinen Bock mehr drauf haben, irgendwie sich mit Feminismus auseinanderzusetzen, aktiv. Pff, lächerlich. Na, was soll man erwarten, ist halt das Österreich. Oh, Entschuldigung. Das ist austrophob. Ja, aus gutem Grund. Erinnerst du dich nicht an den Typ mit dem Bärtchen? Godwin! Erst hat uns ein Österreicher ruiniert, dann eine Schweizer hat unsere wichtigste Bank ruiniert. Und mal sehen, wie das noch weitergeht. Ja. Als nächstes ruiniert ein Deutsch-Amerikaner irgendeine Tankstelle. Ja. Sexuelle Gewalt oder Strafverfolgung, Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Opfern. Der Artikel geht sozusagen auf die Diskrepanz zwischen Femsoc-Bild in der Presse und der sogenannten Realität. Also ein, und er tut halt da einfach halt mit Statistik ein bisschen so eine Medienschelte machen, weil halt irgendwie in den Medien ein falsches Bild einfach von sexueller Gewalt vorher. Schönes Bild auf jeden Fall, in dem sie das hier bebildert haben. Die Artikel von dem generell zu dem Thema sind auch ganz interessant. Der tut auch mal in beide Seiten ausscheren. Also ich habe bei Telepolis immer so das Gefühl, da liest du auch manchmal was, wo sie dir selber eins auf den Deckel geben und auch sagen kannst, so, was schreibt ihr für ein Bullshit? Aber ich finde Telepolis, die haben halt, die sind ausgewogen. So. Ich habe das Gefühl, dass sie zumindest versuchen, einen unabhängig irgendwie zu informieren, dass man das sowas, ja, dass man einfach die Zusammenhänge hat. Und die hatten auch einmal einen Artikel über, welche Partei gewählt werden würde, wenn nur Frauen das Wahlrecht hätten. Und dann war das halt überwältigende Mehrheit CDU. Und dann haben sie halt bei den Gender-Professuren nachgefragt, dann eine E-Mail geschrieben, warum denn jetzt nicht die Linke oder die Piraten nur gewinnen und was denn da los sei. Also, und haben aber keine Antwort bekommen. Aber generell, also es ist ein langer Artikel. Da kriegst du ja gerade durch da mit den ganzen verschiedenen Seiten, aber es ist sehr interessant zu lesen. Also oft geht es nur um die Erfahrungen von Frauen, ja. Das ist uns auch schon aufgefallen. Hashtag typisch Typen. Wer da noch nicht unseren kleinen Ausschnitt gesehen hat, den wir vor ein paar Tagen auf den Kanal gestellt haben zum Thema typisch Typen, kann das jetzt nachholen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Stream vom April. Und da haben wir mal versucht, das Aufschrei und ausnahmslos gleich zu tun und auch einen gesellschaftskritischen Hashtag in die Medien zu pushen, ist uns leider nicht so gut gelungen. Aber trotzdem waren die Gespräche, die dann im Nachhinein über dieses Hashtag geführt wurden, ganz interessant. Also ich habe es vorhin auch nochmal gehört und würde es euch auch empfehlen, den dann zu hören. Ist auch nicht so lang wie unser Livestream. Also wir werden in Zukunft wahrscheinlich auch öfter mal so ein bisschen Sachen aus älteren Streams rausschneiden und als Häppchen wieder aufbereiten, weil A, haben halt viele Leute die alten Streams gar nicht gehört, weil sie uns erst später kennengelernt haben, und B, sagen halt auch viele, oh, 3 Stunden ist mir so lang und könnt ihr nicht auch mal was Kurzes machen, und das ist so ein bisschen ein Kompromiss, bis wir dann vielleicht auch mal so weit sind, vielleicht hier und da auch mal kürzere Sondervideos zu machen, aber das braucht alles noch Zeit. Hinterm Asteroidengürtel, da scheint so selten die Sonne und unsere Solarpanels werden nicht aufgeladen und so, deswegen müssen wir noch ein bisschen... Ja, und ich tue immer den Strom leechen, um Schnaps zu brennen. Und dann, ja. Bananenschnaps. Schlimm. Ja. Das stinkt dann immer in der Raumstation. Ich kann es euch nicht. Es wird ewig Zeit, dass wir mal so eine Hintergrund-Soundkulisse einbauen, ja. Genau. Ja. Ah, okay, das habe ich gar nicht gelesen. Das hört sich ziemlich grausig an schon. Ja, das ist so Microtransaction-Kram und was war's? Ein bisschen weiter unten kommt die Zahl, glaube 120 Millionen Euro, die in 2014 zurückgeflossen sind von Flüchtlingen, also von syrischen Flüchtlingen in ihre Heimatländer. Die Zahl wird wahrscheinlich 2015 gefallen sein, weil Gründe, nein, wird wahrscheinlich weiter steigen, und man weiß auch nicht so also den kompletten, wie soll man sagen, das komplette Ausmaß kann man nur abschätzen. Und Zwerg wird halt auch Terror irgendwie mit auch finanziert. Also zum Beispiel Mohammed Atta, der hat 9-11, der hat auch über das Netzwerk Geld bekommen. Das ist ein ganz interessanter Artikel. In dem Absatz oben drüber stand auch ziemlich ausdrücklich, dass es in Deutschland strafbar ist, das zu machen, weil das natürlich an Banken und also an den Finanzämtern und Aufsicht vorbeigeht. Ne? Ja. Also, das ist ja echt krass eigentlich. Und das sind ja auch, ich meine, ich will denen nicht das unterstellen, aber da sind zum Teil sicher auch Sozialleistungen dabei, ja. Und die dann in den Händen der IS zu sehen, finde ich nicht so geil. Gut, das mit dem IS, das wird wahrscheinlich auch vorkommen, weiß man aber nicht genau, aber generell der überwiegende Anteil davon sind halt Steuergelder, halt Sozialleistungen. Mhm. Also, und halt Schwarzgeld, weißt du, wenn du dann nach Syrien kommst oder wenn du jetzt aus Algerien hier nach Deutschland kommst, natürlich tust du hier auch mit Drogen verkaufen, wenn du eh schon dann illegal da bist. Also das ist ja keine Ahnung. Also, Also es ist noch nicht mal mehr eine böse Unterstellung, sondern also das ist eine beweisbare Behauptung. Ich habe gestern mit meinem Bruder gesprochen, der kommt aus Frankfurt und der hat gesagt, das ist der Hammer im Moment am Hauptbahnhof in der Zwischenebene. Da gibt es ja so eine Zwischenebene mit Läden zwischen dem Fernbahnhof und dem Nahbahnhof unten drunter. Und er hat gemeint, das ist wirklich wie früher in Amsterdam, ständig zischt dich jemand an. Außerdem stinkt es nach Gras wie die Sau und es liegen halt Leute in den Ecken mit Spritzen im Arm. Also es ist so schlimm, wie es in den 80ern mal war oder schlimmer. Und halt auch dummerweise halt der Großteil der Leute, die da sind, also was heißt dummerweise, aber halt schlecht für die öffentliche Willkommenskultur ist halt, dass das großenteils Nordafrikaner sind. Ja. Aha. Zumindest vom Aussehen her. Mein Bruder hat jetzt nicht nach Pässen gefragt, aber ja. Wobei man da auch sagen muss, gerade von Nordafrika sind auch viele Leute aus den sozialen Problemvierteln sozusagen hergekommen. Ist dann so, kommst nach Hause von einer Party, bist auf einem Trip und sagst, ich gehe jetzt nach Europa! Cause reasons! Bye! Weißt du, wortwörtlich. Also ernsthaft, da habe ich ein Interview von einem gelesen, der dann, also anstatt nach Hause zu gehen nach der Party, ist er dann halt aufgebrochen nach Europa. Also, ist halt schon hart. Oh yeah. Hier WikiLeaks, Hillary Ad. Wie heißt der nochmal, der John Oliver? Die standen im Kontakt mit den Cronies von der Hillary. Und die E-Mail ist ganz interessant. Also, ist das das, wo drin steht, dass die Louise Mensch von Heat Street irgendwie... Nee, das ist mit Mensch. Ja, weil eben habe ich sie, glaube ich, im Betreff gesehen, genau. Also hier, das ist das, wo praktisch eine Journalistin Ghostwriter für Hillary gemacht hat. Weil die Hillary selber weiß gar nicht so viel über Frauen und junge Frauen und deren Probleme. Da fliegt man sich dann einfach jemanden ein, der schreibt einem das schon so und man setzt einfach seinen Otto drunter und es gibt wieder eine Spende für die Clinton Foundation. Katsching! Aber die Louise Mensch, die hat lange an der Wiederherstellung vom Ruf von Tim Hunt gearbeitet. Ja, aber die ist in den letzten Wochen bei Heat Street sowieso ein bisschen abgedriftet. Also ich habe ist ja Chefredakteurin da, die hat das irgendwie gegründet, mit Geld von Rupert Murdoch, nachdem sie da nicht mehr im Parlament ist. Die war ja im Abgeordneten im Unterhaus von den Konservativen in England. Und die hatte ja so einiges an Quatsch irgendwie gemacht irgendwie. Die ist auch bekannt für ihre Ausfälle irgendwie bei Twitter, wo sie da irgendwelche Sachen nicht gewusst hat und so. Und die geilste Nummer war irgendwie so, meinte, ja, das hier sind die Unterstützer von, ich glaube, Jeremy Corbyn oder so. Und da hat sie da irgendwie so einen Suchbegriff eingegeben und diese Vervollständigungsvorschläge darunter irgendwie waren dann irgendwie doof. Und das Problem war aber, dass das nicht Vervollständigung waren, sondern ihre eigene Suchhistorie. Irgendwie den Namen von dem Typen eingegeben und dann irgendwie halt eben irgendwelche Äußerungen oder so. Und da ist sie dann halt eben schon mit auf die Fresse geflogen, weil das war halt nur das, was sie vorher selber eingetippt hatte. War das nicht Louise Mensch? Ist Kaik? Oder ist irgendwie sowas? Es war irgendwas mit Antisemitismus und dann nochmal irgendwas anderes, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht, aber ich kenne das Bild, das kenne ich noch. Es war irgendwas mit Kai. Ja, genau, irgend so ein Kram auf jeden Fall. Das war halt so das letzte Ding irgendwie. Was ich hier auch so lustig finde, ist aus diesen nicht hervorgehobenen hier, wo die hier schreiben, tut mir leid, aber die Politikerin in mir denkt, dass Lina Dunham und Gloria Steinem hier Nägel auf der Tafel sind für die durchschnittliche amerikanische Frau, also quasi so schrille, bekloppte irgendwie, die man nicht mag. Ich meine, das ist ein Teil der Mail, die ich auch unterschreiben würde. Also, ja, weil die ja mit den beiden Heinis da jede andauernd rumgehangen hat, die Clinton. Na. Was denn Peter Mensch? Ist das etwa Ihr Mann? Peter Mensch. Hast du den ja noch mit ins CC genommen? Ist ein Peter Männchen. Ach ja. Das war diese Geschichte aus Großbritannien. Da gibt es irgendwie einen neuen Vorstoß zum Thema Hate Speech und das ist schon fast, also ich habe zwei oder drei Megamaß gemessen, als ich das gelesen habe, weil da sieht man ja schon in der Überschrift, dass gefälligst Leute, die virtuelle Mobs aufhetzen, sollen ins Gefängnis. Oder so Sachen wie das, wie der berühmte Verendia Jubal Photoshop, wo einem Sikh ein Koran in die Hand geschoppt wurde und das Ganze von Trollen irgendwie der Presse als Pariser Attentäter verkauft wurde, soll auch strafbar werden. Also, und Face Jail, das heißt ja dann nicht nur Geldstrafe, sondern wirklich auch im Freiheitsstrafe. Zweifelsfall Knast. Und finde ich schon heftig. Auf Gab's welcher auch ein. Grundlage soll das bitte durchgeführt werden? Ja, neue Gesetze müssen gemacht werden, weil alles Ja. so schlimm ist, weißt du doch. Interessant, weil ich hatte da vor kurzem was gelesen, dass im EU-Parlament was durchgewunken werden sollte. Und zwar, es ging halt eben darum, dass halt vielen Journalisten oft Falschinformationen zugespielt werden. Und das soll unter Strafe gestellt werden. Ja? Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du halt, wenn du dann so einen Jubal Photoshop machst und das halt an so eine Newsstation weiterleitest, ja, dass sie dann sagen können, ja, da wurden wir belogen und es ist Fehlinformation, ja, und das ist jetzt dann vielleicht das, wo die meinen, man könnte es unter Strafe stellen. Aber Ja, das ist aber auch ein bisschen irre, weil selber ich meine, nachforschen geht ja nicht. Ja. wie ist es dann, wenn wie in dem Fall von dem Verendia Jubal das Bild erstmal nur auf Twitter ist und dann irgendeine spanische Zeitung das sieht und runterlädt und in ihre Zeitung packt? Wer ist denn dann der Falschinformant? Und da sehe ich irgendwie überhaupt gar keine rechtlichen Klarheiten. Ich eigentlich auch nicht. Also, ich meine, bisher war ja auch alles, was so gegen Getrolle und Hate Speech ging, mehr so eine Art, wie soll ich sagen? Also hier, das ist Ja, ja. so ein Furz im Wind einfach, ja. Genauso diese Geschichte vor kurzem, wo es dann irgendwie hieß, Leute, die Hate Speech auf Facebook betrieben haben, ja, bei denen wurden die Wohnungen durchsucht. Und dann hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass die dann also halt eben, Sachen gepostet haben, die sowieso unter Strafe stehen, ja, wie zum Beispiel Swastikas und solche Geschichten, ja. Also wo man sich eigentlich auch nicht wundert und was mit Hate Speech eigentlich wenig zu tun hat. Und die Medien haben es ja aber so aussehen lassen, als wäre das irgendwie irgendwelche Hasskommentare, die sie geschrieben hätten, ne? Nicht die Medien, das kam von allerhöchster Stelle. Mein Lieblingsspruch von Heiko Maas halt, ja, dass diese Hausdurchsuchungen all denen zu denken geben sollen im Internet, bevor Ja. sie in die Tasten hauen. Ah ja, klar, das war eine Einschüchterungsaktion, ne? Ja, Also hier ganz klar. der Artikel ist praktisch nochmal dasselbe wie der andere, nur nochmal eine zweite Quelle zu der Sache in Großbritannien. Was mir dazu noch einfällt, ist, dass ja auch in Deutschland jetzt ein Vorschlag kam, dass praktisch Shitstorm-Opfer auch Schadensersatz rausklagen können sollen, wenn sie geschitstormt worden sind. Gab es einen recht netten Kommentar bei, ich glaube, Tichy oder Danisch, jetzt ist es gerade, ich glaube, es war Tichy, wo er geschrieben hat, dass damit ja eigentlich Aufschrei praktisch strafbar war und dass der Brüderle ja eigentlich Schadensersatz verlangen könnte von der Vizorek, was ich ganz interessante Idee fand. Ja, also, ich meine, wie willst du denn als Opfer von einem Shitstorm, wie willst du denn dann gegen die Leute vorgehen? Also, Da wird geguckt, wer den Hashtag als erster benutzt hat, und der kommt dann in den Knast für 3 Jahre. das finde ich gut. Das muss so sein, weißt du? So, keine Ahnung, keine Ahnung, Mann, da kann man einfach nur noch den Kopf schütteln, so, wir haben auch Staatsschulden, oder? Keine Ahnung, wir müssen unseren Russlandfeldzug planen, oder? Nordafrika implodiert, aber wir müssen Shitstorm-Gesetze verabschieden, Ja, du oder weißt was? doch, dass unsere Regierung gerne mit möglichst viel öffentlichem Tamtam Sachen verkündet und zeigt, die dann hinterher eigentlich nur klitzekleiner Kram sind, weil sie sich nicht bewegen. Weil sie, ich meine, wie soll das auch gehen bei einer Regierung, die aus eigentlich gegensätzlichen Parteien besteht, die sich ständig in den Armen liegen und in der Opposition sitzen so zwei verkümmerte Leute, die ständig kein Mensch ist illegal rufen. Wie sollen da Politik entstehen? Da bewegt sich nichts. Und dann brauchst du, damit die Bürger nicht komplett irgendwie durchdrehen und Guillotinen in den Straßen errichten, brauchst du halt ab und zu so ein Häppchen wie, hey, nein heißt nein, oder wir haben jetzt den Hass besiegt und nächste Woche kommt die Traurigkeit dran, oder was weiß ich. Ja, ohne Shit. Da rechne ich auch mit. Ja, das war jedenfalls dieses Ding, also Volker Kauder, ich weiß echt nicht. Ey. Jedes Mal, wenn ich dieses Gesicht irgendwo sehe, wird es richtig dämlich. Und dieses Mal hat er irgendwie gemeint, Facebook soll für den Hass blechen. So nach dem Motto, ja, wenn die es nicht schnell genug schaffen, alles irgendwie rauszulöschen oder so, weil das ist natürlich auch der beste Weg, wie man alles prima machen kann, ne? Den Leuten dann noch einen finanziellen Anreiz zu geben, ja, das möglichst weit alles zu fassen und möglichst viel rauszulöschen, wegzumachen und so. Oh, eine Scheiße. Ja. Ist das nicht auch, hat er nicht auch in dem gleichen Ding auch den Vorschlag gemacht, Facebook müsste sich einen Repräsentanten in Deutschland zulegen? Ja, genau. Ja. Unglaublich. Also da weiß doch ich als absoluter Laie, dass das völliger Blödsinn ist, weil wir ja nicht irgendwen zwingen können, der im Internet operiert, hier eine Briefkastenfirma oder ein Büro aufzumachen, nur weil wir das gerne wollen. Ja. Also ein Büro haben die ja, ne? Aber es ist halt eine reine PR-Nummer. Das gehört halt zu dem amerikanischen Ding, weil die natürlich sich, wenn nur nach amerikanischem Recht, verklagen lassen. Ja. Also, blöd sind die nicht. Oh ja, der Fleischhauer. Er hatte sich ja so ein bisschen bei mir rehabilitiert, als ich noch so ein richtiger Linker war. Wenn ich die Fresse nur gesehen habe, habe ich sofort weiter gescrollt oder hier den Tab zugemacht, weil seine Provokationen mir auf den Sack gegangen sind. Dann auf meinem Weg so in die Mitte habe ich hier und da mal Sachen gelesen und es war auch das ein oder andere Vernünftige dabei. Zum Beispiel hat er, glaube ich, auch einen Artikel geschrieben, in dem er sich hier mit diesem Oktoberfest Rape Culture Scheiß auseinandergesetzt hat. Ja, okay, aber das hier finde ich halt, also das zeigt für mich so ein bisschen, dass auch der etablierte Journalismus Angst hat. Weil hier wird halt über so Leute wie uns zum Beispiel oder andere, die halt sozusagen amateurmäßig sowas wie Journalismus oder Blogging oder was auch immer betreiben. So, und wenn man dann im zweiten Absatz nichts anderes machen kann, als gleich auf die Grammatik loszugehen und Kommata und bla bla bla, dann ist es für mich relativ bemüht. Das ist doch, wenn der einer tweetet so, du hast ein Komma falsch gesetzt, lololol, ja, aber halt eben ausgedehnt auf 2000 Worte oder so. Oder hier, es gibt drei Berufe, bei denen die Vorstellung herrscht, dazu braucht es keine besonderen Kenntnisse. Politiker, Journalist und Künstler. Im Gegenteil, ich hätte gern, dass zumindest die Politiker und die Journalisten die bestmöglichen Vorkenntnisse haben, weil eigentlich ist es so gedacht. Und ich habe das Gefühl, es herrscht eher das andere bei der Göring-Eckardt, die nicht weiß, die Frauenkirche gesprengt hat. Und wenn ich halt so Sachen wie Bento lese, dann, Gnade uns Gott, wenn es denn gibt. Entschuldigung, Chris. Künstler wegen mir, okay, das geht schon. Aber Politiker und Journalisten, die brauchen besondere Kenntnisse, sonst sollten sie das besser nicht machen. Ja, und regelmäßig kann man auch sehen, dass wir die nicht haben. Dass ich jetzt durch meinen Job, also mein Job hat was mit Geopolitik zu tun und zum Teil lese ich Nachrichten, wo ich mich schon echt wundere, wie man sozusagen sowas berichten kann. Also wo ich einfach nur Nachrichten sehe, die ich einfach nicht verstehe, so nach dem Motto, so, was hat die Person denn an Informationen konsumiert, dass jetzt zu dem Schluss in Sachen Libyen oder in Jemen oder Zentralasien kommen? Wo ich mir einfach nur denke, so Leute, ihr müsst halt dann irgendwie dann vielleicht einfach mal 2 Stunden lang googeln und euch 40 Artikel durchlesen, um dann euren Artikel zu schreiben. Aber halt nicht dieses Gesoxe, also ohne Spaß. Ich meine. Aber für richtige Recherche hat doch heute keiner mehr Zeit, also bitte. Ja, und hier das ist das große Problem. Das haben wir doch schon von unserem Freund gehört hier, dem, na, wie hieß er noch? Herr Kugel? Nee, der andere Freund vom, ja, du weißt, wen ich meine. Der Ebmeier. Ne? Genau, der Ebmeier. Bei Journalisten und Politikern gibt es nicht mal die monetäre Anerkennung. Das lässt das Gehaltsgefüge nicht zu. Das ist doch abartig, oder? So ein fettgefressener Journalist, mit Spiegeljob und so oder ein Politiker im Bundestag, für den gibt es keine monetäre Anerkennung. Nein, nein. Aber ich dachte doch, dass es Deutschland so gut geht wie noch nie. Das schreibt ihr doch immer so oft. Und jetzt habt ihr kein Geld und dann interessiert es euch oder was? Ohne Spaß. Weißt du, dann kommt der Verfall der Mittelschicht, kommt dann bei den Journalisten dann auch irgendwann an und dann ist es plötzlich ein Problem oder was. Ohne Spaß, die sollen die Fresse halten. Ohne Spaß. Ich wütend werden. Ja, bedenklicher finde ich, dass der Glaube an Überlegenheit des Amateurs auch im politischen Raum zunehmend seinen Anhänger findet, ja. Also sich hinstellen und nur vorlesen, was die Frauenrechtsgruppierungen einem aufgeschrieben haben und sich lieb bedanken für den Input, das kann wirklich jeder. Ja. Ja. Und gerade der Fleischhauer, komm, der reitet seit Anfang seiner Karriere dieses Ich hasse die Linken-Ding. Der ist so ein One-Trick-Pony. Das ja. ist so, also der Mann ist auch nicht der große Held. Der soll sich mal ein paar Sachen vom Don durchlesen und dann zurückkommen und Artikel schreiben, die dasselbe Niveau haben. Punkt. Ja, das Lustigste, was ich von ihm mal gehört hatte, war, wie er sich mal, ich glaube, das war sogar dieses Interview, was er in Hannover in der Marktkirche gemacht hat für diese komische, mittlerweile abgesetzte Sendung Tacheles. Das war so vom NDR, auf Phoenix lief das irgendwie. Und da haben sie mal so Talks in der Marktkirche gemacht. Das ist hier so die dickste Kirche in Hannover. Und da hat er sich irgendwie darüber aufgeregt, dass bei seinen Kindern im Konfirmandenunterricht irgendwie so vorgeherrscht hätte die Meinung, dass ja eigentlich es egal ist, ob die Leute an Gott glauben oder nicht. Das fand ich wiederum sehr lustig. Ich meinte so, ja, die kriegen irgendwie beigebracht, dass das eigentlich egal ist und dass man auch irgendwie an irgendwas glauben kann und so. Ja, das ist nicht der dazu passt eine Geschichte, die mir ein Freund erzählt hat, der meinte, am Ende vom Konfirmandenunterricht sei die Gruppe gefragt worden, weswegen sie sich überhaupt konfirmieren lässt. Und er war der Einzige, der ist halt wirklich Christ, ne? Und er war der Einzige, der seinen Glauben genannt hat. Die anderen haben alle gesagt, wegen dem Geld. Ja. Die Leute, also ich weiß nicht, was mit den Evangelien los ist, aber ich glaube, ein katholischer Pfarrer hätte denen irgendwie gesagt, ihr könnt auch alle wieder gehen, weil ihr braucht nicht zu kommen am Sonntag. Also so. Ja, also so ist das halt. Ne? Ich meine, ich bin auch in Hannover aufgewachsen, war nur also ich war selber zwar nicht evangelisch, aber ich war halt nur umgeben von solchen Leuten. Und da war das auch klar. Irgendwann haben die dann halt angefangen mit dem Kram, vor allem, wenn ich mich da noch erinnere, wie ich als kleiner Pole irgendwie wie ist das bei den Katholen? Kommunion. Genau, da musste ich jeden Sonntag in die Kirche gehen vorher. Ja. Über ein ganzes Jahr. Arbeit, und beichten und so ein Scheiß. Ja, genau, lauter so ein Dreck, ja. Nee, aber warte, ich habe hinterher fast gar nichts bekommen. Also ich habe bei meiner Firmung habe ich die Beichte, die habe ich nicht mitgemacht, weil ich da von einem älteren Mitschüler eine Flasche Wodka gekauft bekommen habe und bin danach auf die Firmlingsdisco gegangen. Mein bester Kumpel war so besoffen, ist nach Hause gegangen und dann ist seine Mom angekotzt und umgefallen ist. Es gibt auch so einen Sondercut, Kommunions- und Konfirmationsgeschichten von den Weltraumern. Ja, also, eine Konfirmationsgeschichte habe ich dann... wie ist das andere Ding hier? Firmung? So eine Geschichte habe ich auf jeden Fall nicht mehr, weil da habe ich mich dann gegen gesträubt. Ich habe da noch riesen Ärger, aber ich bin da standhaft geblieben. Also mein Glauben nicht angenommen. Das ist gut. Das war das Letzte, was ich noch mitgemacht habe, aber da stand auch ordentlich Zwang dahinter. Ja, habe ich mich nicht so zwingen lassen. Warte, bist du Pole, Mann? Ja, zu einem Viertel eigentlich. Also ein Viertel Pole, halb Bayer und... Und hier, der arroganteste Scheißdreck im ganzen Artikel. Rund 1 Million Menschen in Deutschland lesen die FAZ. Damit habe man die Zahl der intelligenten Menschen in diesem Land einigermaßen erfasst, hat einer der FAZ-Herausgeber mal gesagt. Mir würden noch ein paar Zeitungen einfallen, die man hinzurechnen sollte, aber im Prinzip ist die Schätzung plausibel. Also nur wer die Scheiße trompetet, die wir sagen, in unseren Blättern, der ist echt und alle anderen bitte nicht ernst nehmen. So arrogant muss man erstmal sein, dass man seinen Konkurrenten oder Mitbewerbern irgendwie das so reinhauen kann. Ihr seid alle ähnlich interessant. Wichtig ist nur die FAZ und einige von mir ausgesuchte Ja, das Zeitungen. Land braucht wieder ein gesundes Elitenbewusstsein. Ja, Elitenbewusstsein. Du hast es unwillkürlich verbessert. Ja. Ich verstehe auch nicht so Besser ganz, ist was ein das ist. Elitebewusstsein. Ja, die Eliten sind nicht das Problem, es sind die Menschen, weißt du? Es Genau. ist der Pöbel und das Lumpenproletariat. Ja, den Fall hatten wir ja schon ein, zweimal in den letzten Streams. Das ist dieser Mann an der Uni Toronto, der gesagt hat, ich soll zwar ab diesem Jahr jeden mit seinem selbstgewählten Pronomen ansprechen, aber das tut mir leid, mache ich nicht, weil ich bin ja nicht bekloppt. Und jetzt kommt das, was man erwarten konnte. Die üblichen Betroffenen fangen an aufzumarschieren und Forderungen zu stellen, wie er solle sich öffentlich entschuldigen und müsse disziplinarisch aufs Rad geflochten werden und so. Also ich bin gespannt, ob der Typ seinen Job behält oder ob die Kanadier da einknicken oder ob er irgendwann selber sagt, das ist mir zu dumm hier. Ich gehe irgendwo anders hin zum Professieren. Pronomen ist heil. Wir müssen alle heil able zu sein. Nein, Quatsch. Es ist halt lächerlich. Ich fand den Typen da auch so geil, der dann seine Majestät als Pronomen gewählt hat, weil es halt einfach dämlich ist. So. Weißt, keine Ahnung, man muss das Transmenschen das Leben nicht schwer machen und so, aber dass dann irgendwie alle irgendwie ein random Pronomen sich aussuchen dürfen, weil Xi, Xur und Xur Self meiner Geschlechtsidentität am nächsten kommt, ist einfach so eine Form von geistiger Maximalbehinderung, wo man sich einfach nur fragen kann, wie konnte das so lange eigentlich sich diese Gender-Ideologie in die Institution reinfressen? Also wie träge sind wir eigentlich, dass wir diesen Nonsens zulassen? Das ist wie die Orgonstrahlung, Mann, von Wilhelm Reich. Es gibt kein Orgon. Es gibt auch kein Semi-Gender-Helikopter- Self-Pronomen. Es ist einfach nur, keine Ahnung, es ist geistig behindert. Ja, wenn ich dazu aber einen berühmten Philosophen zitieren darf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja. Ja, auf jeden Fall war da ja auch irgendwie so eine Demo. Ich weiß nicht, wer da demonstriert hat. Ich glaube, der Typ selber. Und ihr könnt euch ein Video bei Rebel Media angucken. Die Lawrence Southern, die war da auch da. Und die komischen SJWs haben irgendwelche Musik abgespielt und irgendwie Shame, Shame, Shame gerufen die ganze Zeit. Die haben nicht mal Musik abgespielt, sondern die haben weißes Rauschen abgespielt, was eine ziemlich fiese Art ist, halt Leute, die über einen Verstärker sprechen wollen, praktisch auszublenden. Also das ist eine neue Qualität auch meiner Meinung nach, dass du zu einer öffentlichen genehmigten Veranstaltung gehst und dich daneben stellst mit einem Noise Generator, damit die Leute da nicht zuhören können. Das ist abartig. Wobei so White Noise ziemlich cool ist, wenn du von einer Goa-Party nach Hause kommst zum Main-Band. So White Noise im Hintergrund. Wie viele Leute auf der Demo waren wohl gerade auf dem Heimweg von einer Goa-Party? Das sind solche Dinge, ja, die uns Zuschauer kosten. Ne? Professionell, ich habe es noch vor dem Aber denk Stream doch mal nach, gesagt. ich wollte mir gerade ein neues Haus bauen mit den Werbedollar, die wir kriegen. Was, du hast schon Schäkel gekriegt? Ja, jetzt müssen meine Kinder im Regen schlafen. Oh, das ist ja schön. Die deutsche Ausgabe der Kampagne No Hate Speech Movement ist gestartet. Die ist nicht nur gestartet, die ist auch schon gegen den Eisberg gekracht und gesunken. Ja, das ist auch nicht gerade der neueste Beitrag hier. Ich habe den nur letztens gefunden im Zusammenhang mit diesen neuen deutschen Medienmachern. Also Aber das auch kostet man ja sehr auch. geil die Werbung, die rechts daneben ist. Das Lobbyisten im ist im Bundestag Bundestag entfernen, getan. der Ja. Tarnung, sehr geil. Schön. Oder hier mit Liebe gemacht. Das ist eine Anzeige von Kybra Genau, Lobbyisten, aber natürlich nicht die Leute, die für das Gute, Rechte und Schöne da eintreten, wie die Kirchen und das No Hate Speech Movement und so. Das sind ja keine Lobbyisten. Das sind ja alles nur Leute, die das aus purer Herzensgüte machen. Followers of Manuela. Naja, jedenfalls, was ich halt besonders lustig finde, ist, woher dieser Artikel stammt, nämlich von EPD. Und was ist EPD? EPD ist der evangelische Pressedienst, die uns jetzt hier irgendwie über Hate Speech belehren. Und also das ist halt die Taz kauft da ganz viel ein. Also von EPD, als ich noch, ich war ja mal Taz-Abonnent, so ein riesen Nazi bin ich halt. Und ja, also dieses Kürzel EPD, das stand da sehr häufig unter irgendwelchen Artikeln. Und ja, das geht jetzt hier auch wieder um dieses No Hate Speech Movement und halt diesen Herrn Rauscher oder wie er heißt. Ich habe langsam das Gefühl, das ist der einzige Hauptamtliche, den die haben. Ja, ich glaube mal auch. Hey, mit Zorn und Hass. Haben zugenommen, die vermeintliche Anonymität, bla bla bla, hier noch ein Talking Point. Das sagt der Im evangelische, hier Zuge steht der sogar, dass der aktuellen evangelische Pressedienst ist und so eine aktuelle Perspektive. Flüchtlingsdiskussion. In Deutschland soll künftig das Engagement gegen Hasskommentare über die internationalen No Hate Speech Day koordiniert werden. Mit einer Meme-Sammlung, betont Die Rauscher. Hauptstelle der Hauptverwaltung Mem hat diese Sache an sich gezogen und wird im Sinne des Staatsrats den Kampf gegen den Hate Speech aufnehmen. Ja, unter anderem soll auf die Gefahren von Hassrede für die Demokratie hingewiesen werden. Ja, lest euch mal was von Luther durch, liebe evangelischer Pressedienst, und dann erzählt mir mal, was hier eine Gefahr für die Demokratie ist. Ja, also das nochmal dazu, fand ich ganz lustig. Über Ja, das stimmt, von das ist. ihm weiß schon. Ja. Ach ja, das schreibt er häufiger jetzt bei Heat Street. Trollbusters ist auch so eine Geschichte. Das ist, das hat eine amerikanische Journalistin und ich glaube an der Uni lehrt sie auch gegründet. Es soll eine Organisation sein, die sich gegen Hate Speech im Netz und vor allem natürlich gegen Frauen und Journalisten. Das war es, warum ich das Ding eigentlich überhaupt genommen habe hier. Weil es geht vor allem halt Frauen und Journalisten. Und natürlich wird Crash Override Network geschillt. Natürlich ist Gamergate böse. Ach ja. Hey, here I am watching all this Gamergate stuff on my Facebook feed and it started triggering my own emotions about what happened to me. And in the same anonymous way it happened to me, it was driving women's voices out of journalism. So I proposed the Anti-Gamergate Solution at the Wannsee-Konferenz. Also, ja, also das ist wieder ein neues Ding. Wieder möchte jemand Geld einsammeln. Wieder möchte sich jemand ein Standbein neben der Uni schaffen. Ich denke, wir werden es beobachten. Natürlich hier Anita Sarkeesian. Zack. Given the lack of any proper definition what troll behavior actually is, the organization may very be well be using Anita Sarkeesian's nebulous use of the term day-to-day grind, you're a liar, you suck. Also, weil wir nichts Besseres haben, nehmen wir erstmal diesen Schwachsinn von Anita. Wenn mir jemand sagt, ich lüge oder du bist doof, dann ist das schon Harassment. By Sarkeesian's statement to the United Nations, trolling can be defined as any form of negative criticism. Das ist eigentlich ein Bonbon, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Also laut Sarkeesian's Statement kann jegliche negative Kritik Trolling sein. Das ist die Aufgabe des rationalen Denkens. Das ist das Ende der Aufklärung, wenn wir mit so einer Scheiße anfangen. Finde ich gut. Ach, das wird doch Ja, sowieso wieder scheitern. Ich schön meine, Law Enforcement schon wieder. guck mal, weißt du, wer Gamergate also lediglich als Trollbewegung oder als Hassbewegung wahrnimmt und dann halt eben darauf sein Handeln aufbaut, der kann doch einfach nur Scheiße bauen, ja? Der hat doch das ganze Thema nicht verstanden. Guten Tag. Tja. Hallo. Willst du Ist mit hier so vollem alle Mammon? Namen, willst du mit vollem Namen da drin stehen, Mama? Matthias Schleif steht da drin? Ja. Das passt, ist Ah, okay. okay. Ja. Okay. Wird nicht Perfekt, nice, Sitzer. Auch zweimal. einmal groß angesagt, von daher. Danke. Was steht da drin? Das und das? Nee. Ja. Ja, ja, Kammer, ja, genau. Mammon Magazin ist unter uns. Jo, ist mein Kanal. Ja, ich habe gedacht, ich komme mal wieder vorbei, ne? Einfach so. Ja, grüß dich. Und sneak mich mal so rein. Die verdeckt ich das verstehen oder zu laut oder zu leise oder sowas? Nö, nö, geht. Alles okay. Was, Louis? Ja, hier, das ist ein Artikel von Bassam Tibi auf der BAZ, Basler Allgemeine Zeitung. Die ist irgendwie, also die hat sich auch auf diese Islamkritik und Flüchtlingskritik irgendwie eingeschossen. Ich kann die nicht so genau einordnen. Aber gut, Bassam Tibi ist ja schon ein Name, den man irgendwie kennt als jemand, der sich auskennt mit der Region und mit den Problemen. Ja, und der sagt halt auch wieder, es ist nicht so gut, was die Deutschen in dem Zusammenhang machen. Ne? Also man sollte halt bei allen Extremisten die gleichen Sachen anlegen und sollte nicht irgendwie aus so Schere im Kopf Impulsen sagen, ach ja, das ist aber hat nichts mit dem Islam zu tun oder der, also ist halt wieder so ein Artikel, wie er in der deutschen Zeitung wahrscheinlich nicht erscheinen würde. Die Schweizer sind da irgendwie ein bisschen klarer. Realitätsorientiert. Das Ziel der Islamverbände ist die graduelle Islamisierung Europas, diesmal jedoch friedlich, also ohne einen Dschihad zu führen. Was heißt Islamisierung? Schriftgläubige Muslime wollen, dass Dar al-Islam, Haus des Islam, auf die gesamte Erde ausgeweitet wird. Selbst Vertreter der islamischen Reformtheologie heben die Dominanz, also die Überlegenheit des Islam als Wesensmerkmal ihrer Religion hervor. Eine solche Weltanschauung der Überlegenheit über andere ist weder mit der Kultur noch mit dem Religionspluralismus westlicher Gesellschaft vereinbar. Also vom Ursprung her waren das aber, also haben das aber alle Religionen sozusagen sich auf den Schirm geschrieben. Okay, kleinere vielleicht nicht, aber. Nee, aber es gibt zum Beispiel das Judentum missioniert ja gar nicht, zum Beispiel. Also es gibt auch Missionen, Religionen, die nicht missionieren. Also das sind im Endeffekt, das ist das Christentum und der Islam, die so aggressiv damit umgehen. Und die Christen haben 30 Jahre gebraucht, nämlich von 1618 bis 1648, bis sie sich darauf verständigt haben, dass jeder das irgendwie so machen kann, wie er will, nachdem halb Europa entvölkert war und ein Haufen Städte niedergebrannt waren. Und der Islam hat so eine Sache halt nie durchgemacht, ja, wo halt einfach mal abgeklärt worden ist, dass eine aufgeklärte Gesellschaft eine andere Religion braucht als eine mittelalterliche Gesellschaft. Ja, und in diesem Absatz hier steht eigentlich das, was ich ja seit Wochen hier auch schon im Stream schon häufiger gesagt habe, dass halt eben diese die christlichen Kirchen da teilweise versuchen, auch den Islam zu sich hochzuziehen, weil sie halt wissen, dass wenn das nichts wird, dass sie dann ihre eigenen Sonderstellung in Deutschland auch verlieren werden mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts und diesen ganzen Sachen. Die gesinnungsethisch verordnete Fremdenliebe der Deutschen, die es ihnen verbietet, zwischen demokratischen und undemokratischen Kulturen zu entscheiden. Ja? Klartext halt. Ja? Nicht irgendwie drumherum geredet, Integration, bla bla bla. Nein, das ist nicht in dem Fall nicht das Maß, sondern demokratisch oder undemokratisch. Ist das überhaupt kompatibel mit unserem Lebensstil auf Dauer? Bitteres Urteil, ne? Über uns. Ja, aber das, ich meine, ich war vor Jahren schon in Polen und da haben mich Leute gefragt, ich diskutiere im Ausland auch einfach gerne politische Sachen, weil ich mich einfach interessiert, was dann ungefiltert von Leuten in anderen Ländern kommt. Und die meinen, ihr seid doch bescheuert, ihr lasst euch doch auf der Nase rumtanzen. Warum macht ihr das? Ihr seid doch die Deutschen. Ja? Also, das im Ausland bieten wir kein gutes Bild im Moment. Und das ist ja auch das Perverse, weil uns immer gesagt wird, der Fremdenhass zerstört das Bild der Deutschen im Ausland. Aber diese Dummheit, diese Naivität, die zerstört das, finde ich, noch viel mehr. Ja, diese sozialromantische Herangehensweise ist halt auch realitätsfremd. Du kannst ja auch sozusagen super Multikulti sein und alles, aber wenn du das nicht mit Hirn machst, dann ist das halt zum Scheitern verurteilt. Punkt. Also da gibt es auch nichts drumherum. Und da kann man nur sagen, dass einmal unsere Geduld zu Ende sein wird. Nein, ich meine, Nee, aber es ist halt so, dass wir, was in Deutschland fehlt, ist eine Debatte über den Islam und nicht über die Burka, sondern über einfach nicht so viele Demokratiefreunde hast in der arabischen Welt und dass du ich sozusagen Säkularisierung in der arabischen Welt vorantreiben wollen, dass du den regelmäßig in den Rücken fällst, wenn du sozusagen einfach nur sagst, ja, der Islam, mit dem ist alles in Ordnung, das ist alles in Ordnung und das nichts hat mit nichts irgendwas zu tun. Es ist gar nicht sein, dass du in Sachsen sagst, das ist ein strukturelles Problem, weil die Polizei dort irgendwie fremdenfeindlich ist und dann sagst du, in fast allen islamischen Ländern hast du Terroranschläge und Terrorgruppen und du hast den IS und das hat aber nichts mit den Muslimen zu tun. Also entweder Hü oder Hot. Mhm. Also keine Köln Ahnung. Ist, ne? Erinnere mich an Köln. Ja, und das ist diese Ablenkungsmanöver. Ja, und das ist ja auch nicht böse gemeint oder so. Weißt du, eine Kultur kann ja auch mal vor die Hunde gehen oder so. Deutschland hat ja da auch eine großartige Geschichte, wie sich eine Kultur verrennen kann sozusagen und irgendwie merkwürdige Wege einschlägt. Das Ding ist nur, dass irgendwie in der muslimischen Welt halt alles vor die Hunde geht und die Leute zu Burkas gezwungen werden und in den vorherigen Sowjetrepubliken, wo dann mal keine Religion mehr war, langsam die Islamisierung auch zurückkommt. Eine Freundin von mir aus Usbekistan sagt, sie muss jetzt ein Kopftuch tragen, wenn sie ihre Familie dort besucht und das war vor ein paar Jahren noch nicht so, weil sie dann auf der Straße belästigt wird. Also wenn das irgendwie nicht mal so ein Thema gemacht wird und dann auch in der deutschen Öffentlichkeit, dann wird es noch sehr, sehr lustig werden. Ja, zum Thema Kopftuch habe ich noch eine schöne anekdotische Evidenz. Ich war ja gestern auf einer Familienfeier und meine Tante war da, die ist pensionierte Lehrerin. Und die hat halt erzählt, eines Tages sind zwei Mädels aufgetaucht, zwei Türkinnen, die vorher völlig säkular waren und haben gesagt, wir tragen ab jetzt Kopftuch. Im Unterricht und so und überall und Islamregeln. Und dann hat halt die Lehrerin gesagt, ja, habt ihr das abgesprochen mit der Schulleitung, wenn ihr dann und so, ja, dann müssen wir mal gucken. Dann sind sie zur Schulleitung, haben mit der ein Gespräch geführt und die hat halt nachgefragt und so und hat dann im Endeffekt gesagt, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das alles reinkriegen. Und die beiden sind dann raus und haben ihrer Familie erzählt, sie wären von der Schule geflogen wegen der Kopftücher. Und innerhalb von anderthalb Stunden waren nicht nur der Bruder und der Vetter da und haben da rumgetönt und Leute bedroht, sondern auch RTL und diverse andere Zeitungen und Nachrichtenteams. Anderthalb Stunden. Also wer hier nicht an eine Inszenierung glaubt, ja, und da sind natürlich Leute dann öffentlich gemaßregelt worden, Schulleitung etc. pp., obwohl nie die Rede davon war, dass diese Mädchen von der Schule fliegen sollen deswegen. Ne? Die wollten einfach mal ein bisschen Rabatz machen die Damen, nehme ich an. Oder jemand hat ihnen erklärt, dass das ein guter PR-Coup für seine Moschee wäre oder so. Ich weiß es nicht, aber wenn ich sowas höre, dass das schon, das sieht ja geplant aus. Ne? Ja, wenn dann sofort Fernsehen da ist, das ist, sorry, das ist so. Also ich meine, einerseits wundert es mich kaum und trotzdem ist es irgendwie enttäuschend, aber andererseits birgt das auch ein gewaltiges Trollpotenzial. Ne? Ich meine, ja, gehst du irgendwo hin und sagst so, ja, weiß ich nicht, ich bin hier konvertiert und so, ne, und keine Ahnung, was weiß ich. Die erlauben mir nicht, um 5 Uhr nachmittags in meinem LKW zu beten oder sowas, ja, und dann, stehen gleich die Medien auf der Matte. Brauchst einen Gebetsraum in deinem LKW. Ja, genau, richtig. Das ist halt so ein Anhänger mit der Retten dran, den du hinterherziehst, so klein. Weißt du. Richtig, da stelle ich mich dann auch, weißt du, egal wo ich gerade bin, ja, bei der Tour stelle ich mich dann oben rein und dann fange ich erstmal an, hier, weißt du. Allahu Akbar, weißt du, hört man es dann in den ganzen Dörfern und die Leute wundern sich, wer stirbt denn da gerade. Ich werde es nie vergessen. Alle sterben. Meine erste Nacht in Izmir, morgens um 5 legt der Typ los, ey, neben meinem Ohr. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Das ist so ein Luftangriff oder so. Aber dann habe ich mich daran erinnert, wo ich bin und dann ging es wieder. Ja, ich sag nur coole egal. Uhr. Coole Uhr, willst du die nicht ins Weiße Haus mitbringen? Ja, das hier. Das habe ich eigentlich, scroll mal runter, wo ist mein Lieblingssatz? Der ist eigentlich das Beste. Also überhaupt, bla bla bla, ich hätte ja gerne Mädchen, bla bla bla bla bla, irgendwas. Wo war das denn? Ich wartete erstmal ab, wie sich mein Sohn entwickelt, denn vieles würde sich ja von selber ergeben. Was ich recht schnell merkte, ein Kind geschlechtsneutral zu erziehen, ist unmöglich, wenn man nicht alleine im Wald lebt oder es von anderen Betreuungspersonen fernhält. Nee, immer noch nicht. Muss noch ein Stück runter, glaube ich, für meinen Lieblingssatz. Wo war das denn? Da, genau, im letzten Absatz. Ja, als feministische Jungsmama hat man irgendwie eine Verantwortung. Aber man will in den eigenen Kindern ja auch nicht gleich das heranwachsende Böse sehen. Das, also, ich meine... Das ist ja fast sympathischer, was die Polin damals gesagt hat, wo ich im Kindergarten gearbeitet habe. Die meinte nämlich, sie hätte lieber Mädchen, wo man die besser anziehen kann. What the fuck? Jo. Aber man will in den eigenen Kindern ja nicht gleich das. Wie wirkt sich das auf ein Kind aus, wenn die Mutter Angst vor ihm hat, unterschwellig? Ich weiß es nicht, aber müsste man jetzt mal einen Psychologen fragen. Also ich kann es dir sagen, die Mutter von Andreas Breivik, sie hat bereits entschieden, bevor das Kind zur Welt kam, dass das Böse in ihr heranwächst. Also sie hat das Kind gehasst, was in ihr wächst. Und sie war in psychologisch-psychiatrischer Behandlung und sie hat immer das Böse in ihrem Kind gesehen und hat Breivik auch dementsprechend immer behandelt. Und ja, das ist sozusagen mein Centstück dazu, was man damit anrichtet, wenn man das Böse im Kind sieht. So. Zumindest liegt da immer so ein Misstrauen einfach in der Luft, denke ich mal. Ne? Das ist immer, spielt immer mit und genau. das merkt man auch. Und damit kannst du halt ein Urvertrauen zerstören und damit kannst du einen richtig schönen Psychopathen heranzüchten. Das ist richtig gut. Ich finde es gut. Wir brauchen mehr Psychopathen. Aber das in so einem Lala-Artikel auch, weißt du, so einem. Ja, und dann möglicherweise, genau bei ihr bestätigt sich das dann auch noch, ne? Dadurch, dass sie eben möglicherweise eben Misstrauen in ihrem Kind sät, bestätigt sich das und wird dann zum zweiten Breivik oder was? Und dann hat sie auch noch recht damit, dass er das Böse war, ne? Ja, schon. Also das ist selbsterfüllende Prophezeiung, wie heißt es dann? Ja. Das ist wie wenn du rumgehst und sagst, eure Kinder werden behindert zur Welt kommen, wenn ihr nicht hin und wieder ein bisschen Blei konsumiert. Ja. Also weißt du, du musst Bleifarbe trinken und dann kommt das Kind behindert zur Welt, dann sagst du, du hast halt nicht genügend Bleifarbe getrunken. Ja. So, das ist deine Schuld, weißt du? Keine Ahnung. Wer Twitter sagt, muss auch ungelöstes Harassment-Problem und Plattform für Neonazis sagen. Twitter hat sich leider nicht auf meine Nachfrage geäußert, ob man das so stehen lassen muss. Zumal die Frau Journalistin beim Handelsblatt ist. Ich bitte, also da sollte man schon drauf achten, was man redet. Plattform für Neonazis. Ich merke immer wieder, ich bin zu wenig auf Twitter, wenn ich hier die Sendung sehe. Oder wir zu viel. Also. Ja, oder so. Ja, und natürlich muss das jetzt wieder herhalten als Argument dafür, dass Twitter Verluste macht, beziehungsweise, dass sich kein Käufer findet. Ja. Also, ja, Disney, Apple, wie sollen die das kaufen? Seit Jahren ist bekannt, dass Harassment auf der Plattform Frauen und Minorities vergrault. Auf der weltweiten Plattform Minorities vergrault. Das heißt, ich kann gegen Muslime eigentlich so viel hetzen, wie ich will, bei 1,6 Milliarden, oder? Dann ist ja das reine Minority weltweit gesehen auf einer weltweiten Plattform. Du Nuss. Dürfen diese Muslime dann gegen Juden hetzen, weil die weniger sind? Weil, nee, das sind ja Minorities. Ja, stimmt eigentlich. Also gegen Juden darf keiner hetzen, weil das sind nicht so viele. Genauso, sage ich mal, vielleicht Albinos oder Rothaarige sind nur 2% der Bevölkerung. Das hat irgendwie gerade auf Twitter in der ähnlichen Diskussion jemand eingeworfen. Ja. Twitter, ja. Was unterhältst du dich da auch wieder mit für Rassisten auf Twitter? Aber ich finde es halt schön, dass die Frau Uschi auch unten gleich von Don't be mad, please gesagt bekommt, wo die Uhr wirklich steht. Also, Als wenn es echt Apple hingehen würde und sich Gedanken drüber machen würde oder Disney, ob sie das kaufen wollen oder nicht. Abhängig vom Content. Sie könnten ja ab dem ersten Tag, wenn sie die Plattform haben, die so moderieren, wie sie das wollen und Punkt. Ja, also es ist völlig abwegig. Ja, das hier. Okay. Heute ist viel von mir dabei. Das ist ein Kickstarter für eine Anime-Seite. Also ein Blog praktisch und so. Wäre auch weiter gar nicht auffällig oder tragisch, wenn wir nicht sehen würden. Es geht hier darum, Anime durch die Linse des Feminismus zu betrachten. Also haben auch wir... Hentai? Weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das die Leute überhaupt aushalten. Aber wir kennen das ja, wir haben das ja schon mal irgendwo gehört, dass gewisse Sachen müssen erwachsen werden, gewisse Sachen müssen sich irgendwie verändern, damit sie für alle und so. Und so ist es halt mit japanischem Anime auch. Und deswegen machen Amerikaner jetzt eine Website, wo sie den Japanern erklären, wie das besser geht. Ja, ich lese nur Daily Dot. Ja, genau. Mary's Crunchyroll. Ja, aber Leute, also Kulturmarxismus, davon reden doch nur Verschwörungstheoretiker. Ja. Ja. Aber mal abgesehen davon, da fällt mir wieder was ein aus Gamergate-Zeiten. Da wurde doch in diesem Anime so ein komischer, so eine komische Vertonung gemacht, wo sie dann quasi die Protagonisten haben sagen lassen oder fragen lassen, du komischer Typ, bist du etwa einer von diesen Gamergate-Weirdos? Ja. Und das hatte ja mit der Originalen, also was sie im Original gesagt haben, überhaupt nichts zu tun. Und wenn ich mir das hier so angucke, sieht es fast so aus, als würde es darauf auch hinauslaufen, oder? Genau. I'd love to see more interviews with underappreciated Japanese creators, particularly women, and criticism from marginalized writers living in Japan and affected directly by these issues. Also sie wollen den Japanern auch erzählen, dass ihre geschlossene Gesellschaftshaltung rassistisch ist, im Endeffekt. Also ich finde das so pervers, dass sich da so ein paar Mittelschicht-Arschlöcher oder vielleicht sogar Upper Class, keine Ahnung, da hinsetzen, ja. Und einem anderen Land erklären wollen, wie es seine Gesellschaft zu verändern hat, damit es ihnen gefällt und sie weiter die Comics lesen, die von da kommen. Leckt mich doch am Arsch. Geil, oder? Ich meine, guck mal, weißt du, so Anime und sowas ist ja japanisches Kulturgut, das da haben die ja ein Monopol drauf, weißt du? Und dann wird es quasi exportiert, aber es ist halt eben den Feministen nicht feministisch genug und darum wird es für den westlichen Markt feministischisiert, ja? Aber jetzt habe ich aber ein Wort erfunden. Das finde ich sehr geil. Ja? Und eigentlich war es auch ein bisschen klar, dass das kommt, weil eigentlich sonst bleibt ja gar kein Markt mehr übrig. Alle anderen Märkte sind ja schon abgegrast. Zuletzt waren jetzt die Videospiele und dann jetzt vielleicht noch Comics. Ja, okay, was sonst noch? Ne? Ja, Comics sind schon seit längerem tot, aber halt nicht die japanischen, weil die Japaner sagen, fickt euch, Feministen. Da habe ich jetzt nochmal über einen Kamm geschoren, sozusagen. Nee, aber die amerikanischen Comics, Superhelden-Comics sind tot. Das war letzte Woche erst. Supergirl ist queer, aber auf ihrer Heimat Themyscira gibt es gar keinen Begriff für lesbisch, weil da ja nur Frauen wohnen. Das ist genau das, was ich von einem Superhelden-Comic will, dass es solche Fragen diskutiert. Echt, es ist so traurig. Marvel DC ist schon lange tot, was das angeht. Mein Enthusiasmus für die Anifem-Seite kommt von meiner persönlichen Frustration damit, wie weibliche Charaktere in Animes dargestellt werden und Mangas und der kompletten Abwesenheit von kritischer Diskussion, die sich auf diese Themen fokussiert. Also da wisst ihr schon ganz genau, das ist Anita in Grün und wird uns einen Haufen Lulz bescheren, wenn es am Ende dann doch noch... Ich weiß gar nicht, wie sieht's. Ach nee, das ist ja ein Patreon, das ist ja gar kein Kickstarter. Also sie sind bei 21 Patrons und $158 im Moment. Also das Meme-Potenzial ist gewaltig. Ich glaube, ich spende mal 5 Euros oder so. Ja. Mal ein bisschen Strick geben, an dem sie sich erhängen können. Also und leider ist auch gar nicht klar, wahrscheinlich, weil das wäre rassistisch zu fragen, wer von diesen Leuten denn jetzt vielleicht Japaner ist. Also Frockkühn, Translator und Freelance Writer, keine Ahnung. Japanese Perspectives will er oder sie schreiben. Aber Lauren Orsini, Molly Brennan, Vray Kaiser, Kodansha, Peter Fabian, Amelia Cook. Das sind für mich alles Amerikaner oder zumindest westliche Namen. Ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Wo doch sonst gesagt wird, man dürfe nicht... Aus so einer kolonialistischen Perspektive über, und ich meine, die Japaner sind auch kolonialisiert worden. Das ist nicht so gewesen, dass die aber natürlich irgendwie von ihrem, von dem, also die haben sich halt auch gewehrt, aber es, also so zu tun, als könne man über die schreiben, wenn man nicht mal offensichtlich einen Japaner im Team hat. Finde ich schon ein bisschen traurig. Die führen bestimmt eine gemeinsame Mailingliste. Ja. Das ist halt irgendwie wieder, weiß ich nicht, so ein Service für Feministinnen auch einfach, also von und für Feministinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, weißt du, ich meine, ja, jetzt mach ich mir wieder Feinde, aber die meisten Anime-Fans sind ja voll die Autisten, weißt du, und wollen sich dann halt eben die Sache auch möglichst im Original und pur und unberührt vom Westen angucken. Also bloß keine englischen Vertonungen oder sowas, ja. Und so, also Berserk gucke ich mir an mit gut englischen Untertiteln, weil ich Japanisch nicht verstehe, aber es muss der japanische Originalton sein. Ne? Du warst doch der Ketzer, der Kill la Kill nicht gut fand, oder? Also Kill la Kill ist ja auch so eine behinderte Scheiße. Ja? Also der Typ, der mir das empfohlen hat, ja, der kann sich mal gleich weghängen gehen. Ja? Ich habe da so viel Spaß dran gehabt. Ja, Markus, ja, weißt du, Kill la Kill yourself, ohne Witz. Ja? Ich verstehe, du bist ein humorloser Heini, glaube ich. Geh doch zu den Social Justice Warriors. Die können Leute wie dich brauchen. Also faschistisch genug bin ich hier manchmal im Chat. Aber, ja. Ist ja aber eine rote Linie überschritten, würde ich sagen. Die rote Linie. Ja, das ist eine verpasste Chance. Hätte ich davon vorher gewusst. Marburg ist für mich in Schlagdistanz. Ich wäre da auch hingefahren und hätte mal ein paar Interviews gemacht. Das ist echt traurig, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Das war also vorgestern bei mir um die Ecke, dummerweise. Und ja, es ist mal wieder so eine Veranstaltung gewesen. Also die Uni Marburg ist eine sehr rote Uni. Das weiß man eigentlich Land auf Land ab. Ist eine sehr linke Uni. Und die wiederum haben irgendwie eine Zusammenarbeit mit Göttingen, was auch wieder eine linke Uni ist. Und diese rote Linie, Hilfen zum Einstieg vor dem Ausstieg, ist ein Projekt von Leuten in diesen Unis gegen rechts und gegen die rechte Szene. Und die haben halt die Fachtagung zum Cyberhate, auch sehr, sehr coolen Tag haben sie sich da auch gedacht. Ne? Cyberhate-Fachtag. Ja. Boah, Leadspeak. Auf jeden Fall, ja, hier Veranstalter, Büro für Integration, Fachkoordinierungsstelle, Landesprogramm Rote Linie. Und es ging natürlich um Gamergate zum Beispiel. Es wurden Vorträge explizit über Gamergate gehalten. Leider habe ich davon bisher keine Transkripts oder Videos finden können. Aber Gamergate, also es kamen Tweets wie so und so spricht gerade hier über Gamergate. Ganz wichtig zum Thema Cyberhate und solche Sachen. Ne? Also ich finde das krass, wie viele von diesen Kongressen brauchen wir eigentlich und Tagungen und irgendwas, wo immer der gleiche Scheiß über Gamergate geredet wird. Also gerade in Deutschland ist es ja epidemisch in letzter Zeit. Also dafür, dass immer alle behauptet haben, Gamergate sei kein deutsches Thema und Gamergate würde Deutschland nicht betreffen. Also die Gesichter würde ich jetzt gerne mal sehen, wenn das auf jeder beschissenen Tagung zu dem Hate Speech Thema und so als Beispiel rumgereicht wird. Ich habe auch wieder dem Herrn Kogel wieder ein paar Artikel geschickt, die der Chong geschrieben hat über Gamergate im Rückblick diese Woche. Aber der Herr Kogel antwortet auf sowas schon gar nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Was soll er mir auch noch öfter sagen? Ich habe keine Zeit. Ja, aber je mehr Sachen kommen, die einen umstimmen könnten, umso mehr erwarte ich vom Journalisten, dass er sich die Zeit nimmt. Ja, vom Journalisten würde ich das auch erwarten, aber von Herrn Kogel halt eben nicht. Oh. Sick burn, man. Ja, jetzt könnt ihr euch hier eines der größten Beispiele von Anita Sarkeesian für ein gutes Computerspiel. Also das ist ein gutes Computerspiel. Ist ja auch ein gutes Computerspiel. Ja, ich meine jetzt gut im Sinne von moralisch gut. Ja, aber es ist auch gut im Sinne von Computerspiel gut. Und deswegen... ja, das spielt auch keine Rolle. Es ist ein Shooter mit einem Fotoapparat statt einer Wumme. Okay, absolut. Das ist eine Wahnsinnsidee, aber ja, das ist es. Im Moment, da gibt es auch viele Rätsel. Da kannst du auch Wettrennen fahren. Ja, es ist ein... Ja, ist ab 12. Grand Theft Auto für Kinder. Und da steht ja immer noch dabei, dass hier dieses I understand that this game is an age rating which defines who the game's content is suitable for. Also wenn du jetzt hier irgendwie unter 12 bist, dann musst du ja erst noch den Haken setzen. Ja. Ja, damit da nicht irgendwer das kriegt, der nicht für geeignet ist. Ja. Diese Aktion ist übrigens momentan monatlich. Und es gibt monatlich ein Spiel aus der Geschichte von Ubisoft. Letzten Monat gab es sogar dieses The Crew, das aktuelle Auto-MMO von denen gab es umsonst. Also eine Bei nette Origin gibt Geste. Da wollte ich auch gerade sagen, dass bei Origin gibt es das entsprechende. Ja. Ich weiß gar ja, nicht, was gibt's. Im das Moment weiß gab es ich doch auch irgendwie was Neues, oder? dann. Dungeon Keeper, genau. Also es sind meistens ältere Spiele und kleinere Spiele, aber das heißt ja nichts. Ja, weil wir doch wissen, dass alle unsere Zuschauer genauso arm sind wie wir, weil wir das Genau. Lumpenproletariat Ja, sind. also Anita Sarkeesian sagt quasi, früher war alles besser. Früher war Ja. früher in den Ja. Kinderspielen, da war doch alles moralisch in Ordnung. Ja, was heißt früher? Es soll ja, es wird ja seit Jahren, ist die Fortsetzung hier von ja legendär und wird immer wieder mal taucht ein Bild auf oder irgendwie da gibt ein Interview, aber alle warten und es passiert nichts. Also das wird auf jeden Fall in der Zukunft auch nochmal ein Thema werden. Da gibt es dann sicher, warum Anita Sarkeesian hier Beyond Good and Evil 2 scheiße findet. Ja, die streiten wahrscheinlich noch über die Größe von ihren Brüsten oder ob man ihren Bauch zeigen darf oder Ja. so. Ja, diese Nummer mit dem syrischen Typen, der einen Anschlag geplant hatte. Ja, Der ist darf dann. ich ein Tinfoil-Hat aufsetzen? Bitte, bitte, bitte. Ich Ja, will ein setz mal. Tinfoil. Der Flüchtling, der hat keinen Selbstmord gemacht, sondern der ist in einem CIA-Foltergefängnis in Polen, würde ich behaupten. Der Typ hat keinen Selbstmord gemacht, der wird gefoltert. Der macht jetzt Wassersport, deswegen hat man das inszeniert, dass er gestorben ist. So, da habt ihr es. Das ist mein Tinfoil. Also, dass ihr wie die Bullen den vielleicht auf dem Gewissen haben, habe ich mir auch so. Also, Denken. ich habe auch noch was anderes dazu gelesen, und zwar, dass diese Leute, die den da überführt haben, diese mutigen Syrer, die da fürs Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen wurden, dass die eigentlich Mitverschwörer waren. Und den quasi so Und als dass er dann so geopfert haben, eins so, weißt ins du? Team, genau, und dass er dann eins fürs Team sozusagen eingesagt Ja, hat. genau, Die sind richtig. ja dann untergetaucht und haben Ja. aus diesem Untergetauchtsein aber ein Exklusivinterview mit dem Spiegel gemacht, wo sie nochmal ihre Unschuld beteuert haben und so Ja. weiter und so fort. Und Naja, komm, der. hallo. Also, wenn er Abel seinen Aluhut aufsetzen darf, dann darf ich das doch auch, Nee, nein, oder? nein, nein, ich wollte nur die Informationen dazugeben. Ach so. Theorien sind jedem gestattet, natürlich. Ich wollte nur sagen, also sie sind wieder aufgetaucht, weil es ja hieß, sie wären untergetaucht. Ja. Das ist alles. Auf oder unter, was denn jetzt? Ja, auf, weil sie waren im Spiegel mit dem Exklusivinterview. Sie haben Geld verdient. Ja. Ja, Das wir können ist. auch mal ein bisschen hier reinhorchen in dieses Interview. Und aus Dresden ist uns jetzt der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gemkow. Guten Abend, Frau Slomka. Hallo, Sie haben heute Mittag auf der Pressekonferenz gesagt, man habe alles getan, um einen Suizid zu verhindern. Nun wurden jedoch keine besonderen Sicherungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt getroffen. Wie kommen Sie da also darauf, dass alles getan wurde? Es ist jedenfalls so gewesen, dass eine Psychologin, ein Sozialarbeiter, Bedienstete, die gemeinsam das Arbeitsteam auf der Station bilden, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass keine akute Suizidgefahr bei dem Gefangenen vorliegt. Daraufhin hat man ein entsprechendes Kontrollregime eingerichtet, zunächst 15 Minuten Abstände bei den Kontrollen, später dann 30 Minuten Abstände zwischen den Kontrollsituationen. Wir haben seitens des Ministeriums, aber auch seitens der Anstalt besondere Sicherheitsvorkehrungen eingeleitet. Das bedeutet in dem Fall, dass immer zwei Bedienstete bei dem Gefangenen sein mussten, wenn er zum Beispiel den Haftraum verlassen aber hat. Aber sie waren ja nicht rund um die Uhr bei ihm. Es gab keinen besonderen Haftungsraum, es gab keine Sitzwache vor der Zelltür. Der Mann wurde ja auch immer wieder lang genug allein gelassen, um sich schließlich in seinem eigenen T-Shirt zu erwürgen. Sie sprachen eben die Psychologin an. Diese junge Psychologin war vollkommen unerfahren im Umgang mit islamistischen Terroristen. Wie kann es sein, dass in einer sächsischen Justizvollzugsanstalt eine so unerfahrene Mitarbeiterin eine so schwerwiegende Entscheidung über einen so wichtigen und gefährlichen Häftling trifft? Ich würde sagen, ich wüsste nicht, wie man da erfahren sein kann mit Terroristen. Ich meine, so viele... Ja, muss ich erstmal erst mal 10-mal in die Luft sprengen lassen, bevor du dich als Profi bezeichnen lassen darfst. Ne? Also mich schockiert es zutiefst. Ich finde, die Slomka sollte sofort entfernt werden. Also, dass sie macht das doch nur, weil die Psychologin eine Frau ist, ja? Und noch eine junge Frau. Das hat man doch ganz genau gehört an ihrem Ton, das war Hasssprache. Das war Sexismus, ja. Das ist abartig, also. Also erstens ist es durchaus ein qualifizierter Haftraum gewesen, der hier verwendet worden ist, nämlich mit einem Zwischengitter, weil es nicht nur um die Frage der Suizidgefahr in diesem Fall ging, sondern auch um die Frage der Fremdgefährdung, also der Gefahr, die von diesem gefährlichen Straftäter auch für Bedienstete zum Beispiel ausging. Und diese beiden Pole mussten in Übereinstimmung miteinander gebracht werden. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr erfahrene Psychologin gewesen, die seit vielen Jahren in der Anstalt, in vielen verschiedenen Anstalten gearbeitet hat. Und man muss trotzdem sagen, wir haben es hier mit einem neuen Tätertypus zu tun, mit dem wir hier jedenfalls in Sachsen in den vergangenen Jahren noch nicht konfrontiert gewesen sind. Aber es gibt ja auch so etwas wie den gesunden Menschenverstand. Also als Laie würde man sagen, ein potenzieller, mutmaßlicher Selbstmordattentäter, ein Islamist, der davon träumt, als Märtyrer im Himmel zu landen, dessen Pläne grandios gescheitert sind, der im Hungerstreik ist. Hatten Sie den Eindruck, das ist wahrscheinlich eine psychisch stabile, gesunde Person? Gute Frage, oder? Ja, aber das ist aber halt auch wieder das Ding. Was hätten wir denn machen sollen? Was wäre denn passiert, wenn die den bis auf die Unterhose ausgezogen hätten, um sowas zu verhindern? Da hättest du am nächsten Tag hier die Göring-Eckardt gehabt und die hätte gesagt, wie kann man nur den Menschen so unmenschlich behandeln? Ja? Oder hätte man ihn in Eisen gelegt oder was auch immer, ja? Eine dauernde Türwache, haben sie gesagt. Frage ist schon recht geil, ne? Wie kann man denn diesen psychisch Gestörten, der andere Leute in den Tod reißen will, mit einem Sprenggürtel, ja, wie kann man bei dem denn nicht erwarten, dass der sich nicht auch umbringt? Ja, also das ist ja. Ja, und für mich ist halt sozusagen das, was dort offiziell nach der Medienlesart passiert ist, einfach so grundbodenlos behindert und inkompetent, dass ich denke, dass das ein Cover-Up ist und dass der irgendwo in einem Foltergefängnis von der CIA hockt und dass der bereits irgendwo anders ist. Also ich meine, ja, das ist eine Vermutung von mir, ja, es ist hinfällig, aber ich glaube nicht, dass der tot ist. Ich denke, dass der gefoltert wird. Also ich meine... Ja, keine Ahnung. So ein Krankenhausding anzuziehen oder irgendwas, wo irgendwas so ein Papierleibchen quasi, ne? Das ich meine, guck mal, ja, das kann ja sein, dass er irgendwo hingeschmuggelt wird, weißt du, und dann wird einfach überhaupt jetzt hier umgebracht, damit man ihn verhören kann, ne? Ja. Naja, gut, aber die Familie hat schon den Leichnam gefordert. Also mal abwarten, was da dann passiert. Ja, der wird dann auch erst irgendwie in einem Monat oder so freigegeben und ist dann verbrannt oder keine Ahnung, irgendwas, ja? Ja. Hat jetzt irgendjemand, der Hate Speech gemacht hat, umgebracht und dann ja. Oder das ist so wie bei Osama, wo er dann irgendwie ins Meer geschmissen wird oder so, ja. Der Osama sitzt in der Zelle neben dem in dem polnischen Foltergefängnis. Deswegen wurden ja auch die Kontrollen angeordnet, weil natürlich klar war, dass eine gewisse Gefährdung auch für die Person selber ausging. Auf der anderen Seite, schauen Sie, wenn man zum Beispiel eine 24-Stunden-Überwachung gemacht hätte, in einer Situation, in der klar ist, dass der Gefangene durchaus auch labil werden kann, auch wenn es keine akuten Anzeichen dafür gab, dann stellt sich auch die Frage, ob eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung, das heißt also 24 Stunden eine Beobachtung mit Licht im Haftraum, ob das nicht möglicherweise sogar so eine Suizidgefährdung herbeigeführt hätte. Das naja, heißt, also es hätte Janine ja dann jemand beobachtet Abwägung und daran hindern können. Vor Ort tun müssen. Es hätte ja jemand vor der Tür sitzen können und durch das Gitter gucken. Das ist ja auch nicht geschehen. Und es gab ja Hinweise. Der Mann hat eine Lampe aus der Decke gerissen, der Mann hat in der Steckdose rumgefummelt, versuchte offenbar an Stromkabel zu kommen. Woran denkt man denn da sonst? Steckdose. Ausstoßen in Zellen, Alter. Es gibt's nicht. Es stinkt zum Himmel. Niemand ist irgendwo eingesperrt mit einer Kacksteckdose. Da kannst du auch gleich den Leuten sagen, wollen sie sich nicht umbringen. Also keine Ahnung, du tust für einen Gefangenen keine Steckdose in seine scheiß Zelle rein. Naja, gut, wenn die Leute länger sitzen, haben die doch auch Fernseher und Radio und so. Aber länger. In der U-Haft denke ich auch, das ist Blödsinn. Ja, wer weiß wo. Vielleicht hatten sie ihn irgendwann in einem Raum, wo er dann da versucht hat, irgendwo rumzufummeln oder so. Dass da jemand eventuell versucht, sich umzubringen. Da muss man deutlich sagen, dass solche Vorkommnisse in den Justizvollzugsanstalten häufig an der Tagesordnung sind, wo Vandalismus eine Rolle spielt. Und letztlich könnte das eine Auslegung der Bediensteten zum Beispiel gewesen sein. Und warum hat am Ende dann der tote Al-Bakr, wurde er von einer Auszubildenden gefunden? Was hat denn eine Auszubildende in der Zelle eines mutmaßlichen IS-Terroristen zu suchen? Also unsere Auszubildenden im Justizvollzug sind durchaus qualifiziert und hier diese Haftraumkontrollen vorzunehmen. Und insbesondere im Fall dieser Bediensteten muss man sagen, sie hat überobligatorisch zu einem noch früheren Zeitpunkt, als sie es eigentlich hätte tun müssen, diesen Haftraum kontrolliert und hat damit den Prüfintervall noch verkürzt. Und trotzdem hat es nicht gereicht, hier diese Tat rechtzeitig zu entdecken. Nun kann dieser wohl eine der wichtigsten Haftinsassen, die wir aktuell in Deutschland hatten, nicht mehr von Ermittlern befragt werden. Das ist ein schwerer Rückschlag auch in dieser Antiterrorkampf. Man kann von ihm keine Hinweise mehr bekommen auf Mitwisser, auf seine Radikalisierung. Also die entsprechenden Ermittler und Sicherheitsbehörden sind darüber entsetzt. Angesichts dieses Versagens, das in Ihrem Ressort stattgefunden hat, warum ziehen Sie nicht die politische Verantwortung daraus und treten zurück? Ja, weil Verantwortung für mich ja was anderes ist, nämlich in dieser Situation zu schauen, was müssen wir ändern, damit solche Situationen nicht wieder entstehen, was müssen wir tun, was ist schiefgelaufen möglicherweise. Das wird jetzt alles in den kommenden Tagen aufzuarbeiten sein. Aber üblicherweise heißt ja politische Verantwortung für Minister, auch wenn er persönlich das jetzt nicht verursacht hat, dass man zurücktritt. Dafür gibt es doch eigentlich die Möglichkeit des Rücktritts, um zu zeigen, wie man es... Wenn der inkompetent ist, der passt doch wunderbar in die Politik. Das verstehe ich jetzt aber auch wieder nicht. Ja, wo soll er denn dann hin? Auch so dieses vehemente Nachfragen, das sieht man auch nicht bei allen Politikern. Das sieht man auch immer nur, wenn es dann opportun ist. Hätten die mal den Kohl so lange gelöchert. Ja, auf jeden Fall zum Thema Inkompetenz. Ne? Dieser Herr, der war schon mal Star eines unserer Streams, nämlich dem Da liegt Stroh im Bundesrat-Stream, weil der hat hier nämlich auch, das ist ja hier nämlich ohne Bart, der Herr, der hat hier nämlich auch diese Rede gehalten wegen dem Sexualstrafrecht. Und das war diese Rede, wo er da irgendwie erzählt hat, ja, es gibt ja irgendwie Beweisschwierigkeiten und so, aber das macht ja alles nichts, weil das ist alles, muss alles sein und wird schon werden. Wir kriegen schon mehr Verurteilungen und so, keine Sorge, alles prima. Finde ich gut. Der Typ hat's drauf. Ich mag ihn. Ja. Und der Hamed Abdel Samad, der wurde hier, darf nicht reden in der Uni Augsburg, wo er selber studiert hat. Und ja. Samad ist ja auch ein Hassprediger. Die Meinungsdiktatur in Deutschland schreitet fort. Und zwar, weil er ja bei der AfD geredet hat. Und das war ja so ein Ding, was jetzt bald ein Jahr her ist, wo er da unter anderem gesagt hat, es gibt einen geistigen Bürgerkrieg in Deutschland. Und er sich halt Sorgen macht, dass dieser geistige Bürgerkrieg zu einem wirklichen Bürgerkrieg wird. Und diese Sorge mache ich mir mittlerweile auch. Ja, die Rede von ihm, die ist echt super, die er da gehalten hat. Also... Ich kann auch nicht verstehen, dass wenn jemand zur AfD hingeht und dort eine Rede hält und sagt, die Leute müssen sich besser miteinander verstehen und man kann weder von links noch von rechts Populismus und Hetze irgendwie einfach durchgehen lassen und von einem geistigen Bürgerkrieg warnt, der gerade stattfindet und darauf hinweist, dass das kein echter werden soll. Den kann man da nicht einladen. Weil er warum? Unsere Räume für weltanschauliche Veranstaltungen nicht zur Verfügung. Das ist zu ideologisch. Ja, unterschreibt er noch die Uni Augsburg, die mich einst Als Mustermuslim mit Preisen geehrt hat, verweigert mir nun eine kritische Diskussion über den Koran. Die Uni München, die mir einst zutraute, deutschen und ausländischen Studierenden über die islamische Geschichte zu unterrichten, lehnt es jetzt ab, dass ich die Ergebnisse meiner Forschung zum Koran in einem offenen Dialog mit Studierenden und Bürgern in der Stadt diskutiere. Wohin entwickelt sich die Meinungsfreiheit in Deutschland? Unis intellektuelle Islamfunktionäre, Politiker der Parteien der Mitte weigern sich, einer ehrlichen und offenen Debatte über den Islam zu stellen, dann jammern sie alle, dass diese Debatte am rechten Rand geführt wird. Ja, das kann man nur unterschreiben. Ja. Und dann hat er ja auch noch scheinbar eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen. Anfang des Jahres, die jetzt eingestellt wurde. Weil er ja den Mohammed als Massenmörder und krankhaft bezeichnet hat. Bei krankhaft halt schwierig ist, auf die Zeit zurückgerechnet, aber Massenmörder ist völlig unstrittig. Aber ich finde es cool, dass, wenn er dafür verklagt worden ist, für die Behauptung, dann ist es sozusagen absolut in Ordnung, Mohammed einen krankhaften Massenmörder zu nennen. Das ist ja wie mit dem Urteil gegen die Lebensversicherung, wo sie verloren haben, wo man Lebensversicherung legalen Betrug nennen darf. So, eigentlich finde ich das schon cool. Also so krankhafter Massenmörder, ja, läuft. Ganz vor Gericht. Also ganz vor Gericht. Man ist von allen Seiten genötigt, von seiner Kritik abzurücken. Und das ist ja leider auch wahr. Das erinnert mich an die Nummer, wo Dieter Bohlen damals geklagt hat, weil man ihn eine Sonnenbank gegerbte Sangesschwuchtel genannt hat. Dieses Ding mit der katholischen Kirche und Kinderfickerkirche oder so. Ja, das ist ja auch wieder das Spiel in diese Präzisierung des Bundesverfassungsgerichts hinein, dass auch unangenehme und nicht dem Mainstream entsprechende Meinungen unter Meinungsfreiheit fallen. Punkt. Ende aus. Noch diese Ansicht, aber ich bin da mittlerweile nicht mehr so zuversichtlich, dass das noch lange so bleibt. Mit dem naja, ein Mitglied eines Senats kennen wir ja, dass das sicherlich nicht, also sicher dafür sein wird, das so auszulegen. Ja. Okay. Die wollen Pepe entnazifizieren und ja. Oh ja, das war einfach wunderschön, ja. Ich meine, die Hillary warnt halt vor einem Frosch, der weltweit für Nationalismus sorgt. Und jetzt hat sich Creator von einem traurigen Frosch da mit der Anti-Defamation League zusammengetan, um ihn zu entnazifizieren. Der traurige Frosch. Ich möchte es nochmal betonen: ja, ein Cartoon-Frosch ist das Symbol für eine weltweite nationalistische Hassbewegung, ja. Ein Cartoon-Frosch. Die Protokolle der Weisen von Pepe habe ich doch schon gelesen. Ja. Hier, der traurige Frosch war dazu da, um einfach nur das zu sein, ein trauriger Frosch. Wir werden mit Matt und seiner Gemeinschaft von Künstlern arbeiten, um Pepe zurückzuerobern, sodass er als Kraft für das Gute oder zumindest als Lehrbeispiel für die Gefahren von Vorurteil und Bigotterie gelten kann. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Pepe, Cartoon-Frosch. Ja. Eben. Keck ist ein sehr hasserfüllter Gott, der es nicht mag, wenn man die chaotische Mem-Magie nicht ihren natürlichen Lauf lässt. Und wer versucht, sie für sich zu vereinnahmen, wird von ihr verschlungen. Heil Keck. Heilkeck. Ja, wir sind alle Gläubige an Keck. So. Und Atheisten. Ja, und ich habe hier diese Veranstaltung gefunden, die hier von den neuen deutschen Medienmachern gemacht wird, wo es um Visual Storytelling geht. Korrektiv. No Storytelling. Ja. Im Zusammenhang. Und was ich halt auch lustig fand, ist, diese Sache macht hier halt dieser Lam Toivo. Und der war beim Wall Street Journal und bei NPR. Die haben ja auch diese College-Rape-Geschichte da wieder so hochgepusht mit diesem Title IX und diesem Zeug. Und vor allen Dingen war der gute Mann halt auch bei Al Jazeera. sich halt in dem Zusammenhang mit den neuen deutschen Medienmachern auch ganz interessant finde, weil nämlich die Frau Kahane, die war auch schon mal bei Al Jazeera in dem Beitrag, wo sie sich zum Mein Kampf äußern durfte und ob der freigegeben werden sollte in Deutschland und so weiter. Und ich habe hier noch gefunden, diese Statusmeldung hier, wo sie sich hier über das Al Jazeera Büro in Gaza hier auslassen und hier meinen, dass irgendein Typ von der israelischen Regierung gesagt hat, der würde das versuchen, das zu schließen, das Al Jazeera Büro. Also Al Jazeera ist ja finanziert von Katar. Genauso wie der IS, wie wir dank der Podesta-Mails wissen. Genau. Und ja, da gibt es halt irgendwie so Verbindungen. Außerdem habe ich nämlich noch gefunden, und das blende ich jetzt hier gleich mal ein, so ein Video von Al Jazeera. Auch der Kommentar drunter, ey, tut uns leid, aber den Kommentar, die Zionisten scheißen bekanntlich wie alle Faschisten auf internationales Recht, haben wir gelöscht. Er ist inakzeptabel. Auch bitten wir um fäkalfreie Statements. Witty, witty. Hier geht es jetzt gleich um Turkophobie in Deutschland. Ja, Mann. Und, geile Scheiße. Ja, ich spiele das einfach mal. Kein Ton. Gar keine? Nee. Gar keine. Einmal mit Profis, ernsthaft. Boah, Mann, Chris. So nicht. Ist wieder umgeswitcht, sowas aber auch. Drückt man einmal auf Pause. Last week, we reported on the state of the news media in Turkey. This week, a look at the kind of coverage Turks are getting in Germany. 50 years ago last month, large numbers of Turkish guest workers started streaming into what was then West Germany to help with the country's labor shortage. Millions of them remain there today. Many Turkish Germans say they suffer from discrimination. Also, weil wir schon bei 20 Sekunden sind. Habt ihr schon was, fällt euch schon was auf? Also ich muss bei sowas immer dran denken, dass also die Darstellung von irgendwelchen Verhältnissen in Ländern, von anderen Ländern aus gesehen, dass die meistens irgendwie ein bisschen falsch ist. Was ich so bin. Mindestens ein bisschen falsch. Some of which happens on television and in print. Was guckst du? Okay. Das ist ein Ausschnitt aus Was guckst du? Oh Mann. Aber der Kajana ist doch selber Türke. Das ist ein Beispiel für Diskriminierung. Und die bringen das noch häufiger in diesem Kram. That was evident last year when a German politician wrote a book disparaging Turks and the impact that they've had on German society. The author was given loads of exposure on German media outlets and the book became a publishing and political phenomenon. Ja, nur dass die Media Outlets das Buch alle gebasht haben, wie verrückt, das sagt er natürlich nicht. The listening posts Flo Phillips now on stereotyping and discrimination. The German media's depiction of the country's largest minority group. The large minority group. Okay. Migranten, eine der Bedrohung für die kulturelle und der zivilisatorische Gleichgewicht im alternden Europa da. A year ago, Tilo Sarrazin's face was all over German TV screens. Guck mal, das ist der Totenhöfer. Gut, dass die vulgäre Analyse nicht hier ist. Sie hätte sofort den Penis reingeschoben. Ja, gut, weiß ich nicht. Und da ist die Frau, die jetzt die Chefin von den neuen deutschen Medienmachern ist. Ja, und warte, die wurden ja aufgrund von Sarrazin mit auch gegründet, das muss man dazu sagen. Also die haben eine NGO mit Staatsförderung geschenkt bekommen, weil da ein Typ ein Buch geschrieben hat, was ihnen nicht gefallen hat. Also, weißt du, keine Ahnung. Aha. Und da arbeitet sie jetzt. Dr. Tilo Sarrazin. Tilo Sarrazin. Es ist Tilo Sarrazin. The politician had just published Germany is destroying itself. It was a damning attack on the Turkish community. He says that Turkish immigrants are dumber than all the rest of the society. Ich glaube nicht, dass sie dumber sind. Ja, außerdem hatte das nicht gesagt, ich meine, da steht es ja, ne? Eine große Nummer von Arabern und Türken haben keine produktive Funktion, außer dass sie sich an Frucht- und Gemüsehandel beteiligen. Ja, das also das ist ja schon mal, naja. He claimed in his book that 80% of the Arabic and Turkish people in Berlin are useless. The media couldn't get enough of it, and Sarrazin's work became the best-selling political book by a German author in a decade. The coverage was everywhere, but the tone was the same. The Turks are mostly shown as being backward, to have a low... Da steht sogar schon unten drunter, ne? New German Media Creators. Die neuen Deutschen. Ich meine, das mit den... mit dem Beitrag zu der Gesellschaft oder wenn du sagst Stimme, der bezieht sich da eher wahrscheinlich auf die Abiturabschlussrate innerhalb der Minderheit. Und das kann man sich mal selber auch angoogeln und einfach gucken, wer wie wo Abschlüsse macht. Und das ist leider halt so, dass also Muslim sein tut deine Bildungschancen nicht unbedingt erhöhen. Du kannst auch türkisch sein und halt nicht unbedingt jetzt gläubig sein und du hast einfach statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du studieren gehst. Das ist halt einfach so. Das ist also rein statistisch betrachtet. Das ist alles nur Türkisch. Ja, ich meine, das richtet sich nicht gegen einen... Bombenbauer in Nachbars Garage, wie gefährlich sind die Glaubenskrieger? Geil. Fair, muss ich da nur sagen. Ja. Well, some of our tabloids in Germany try to make sensational reports about the problems of Turkish Arabic immigrants. And they like to do that because that seems to sell the newspaper better. And it's a story that's been selling for half a century. Ist auch schön, wie er Turks and Arabs in einen Beutel wirft, um Islam nicht sagen zu müssen, obwohl Türken und Araber auch nicht sich gerade besonders grün sind. Ja, ich finde das vor allen Dingen auch lustig, dass sie meinen, diese Geschichte würde sich so gut verkaufen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die ganzen Beispiele, die sie gerade gezeigt haben, waren aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Stimmt. Hier wieder so einer, der nur auf Quote aus ist. Und der hohe Anteil von Gastarbeiterkindern in den Ballungsgebieten. Fast jedes zweite Kind, das heute in Hannover eingeschult wurde, ist ein kleiner Ausländer. Hannover. Back in October 1961, dozens of Turkish migrants boarded a train in Istanbul for a three-day journey to Munich. And here's a party arriving from Turkey. German post-war industry was booming and the country desperately needed manpower. Germans may not have expected the Turks to settle, but they did. And they've had a rough ride of it in the press ever since, even in the most mainstream of publications. Spiegel has had some covers reporting about Islam and Turks in Germany, and there were. Oh Gott, wie furchtbar! Allahs rechtlose Töchter. Da beschäftigt sich jemand mit Frauenthemen. Das geht gar nicht. Das ist so islamfeindlich. Ich kann es mir überhaupt gar nicht. I can't even. All black. Like there was a mosque, and the background was completely black. Or there was a Quran on the front and the background was completely black. Oh mein Gott. Ja, das selber haben sie auch mit Putin gemacht, also. Der Hintergrund war schwarz. Das haben sie im Spiegel auch gemacht. Das hat der Herr Heinrich auch mal gezeigt. Da haben die irgendwie 6 oder 8 Stück von gemacht. Alle schwarz und vorne so ein, ja, gedrängtes Bild. Another cover, the picture of the Brandenburg Gate, which is really the symbol of Germany, and then the whole thing in darkness, and then with a half moon, and it said something like Mecca, Germany. Ja, und Berlin. Ich glaube, da kann kaum jemand drüber streiten, dass Berlin irgendwie eigentlich eine große türkische Stadt auf deutschem Boden ist. Ja, die haben Berlin hat 9% Muslime, also. Von der Gesamtstadt, das ist schon eine Größe. Ja, vor allem leben die ja relativ konzentriert in verschiedenen Vierteln, wodurch sich dann halt da das Ganze nochmal verschärft einfach. Das ist, ja, das Augenverschließen, wie wir es am Anfang hatten. Post 9/11, Turkophobia in the German media has grown worse. Nach dem 11. September wurde die Turkophobie schlimmer. Ja, weil ja die Türken da reingeflogen sind. Ja, die haben damit was zu tun, ja, wusste ich noch nicht. Turks did 9/11. Young Turks did 9/11. Genau. Die haben Cenk da reingeschmissen. Hamadatta, one of the organizers behind the attacks, worked out of Hamburg, and people began to blur the distinction between the Egyptian ringleader of 9/11 and the Turkish population. Seht, die blurrt hier gerade. Also, das ist wirklich das erste Mal, dass sich Türken und 9/11, dass ich das im Zusammenhang gehört habe. Ja. Also wirklich, das ist das erste Mal. Und ich lese wahrscheinlich so an die 400 Artikel pro Woche. Aber und wahrscheinlich 2 oder 3 Bücher pro Woche. Und das ist das erste Mal, wo Türken und 9/11 sich das im Zusammenhang hören. Sie haben halt wieder den Islam vermieden. Sie zeigen uns zwar gleich danach eine Moschee, aber sie haben halt von Türken gesprochen, nicht von Muslimen. Und das ist, glaube ich, hier irgendwie auch eine von den wichtigen Sachen. Möglichst nicht über Islam und Muslime, sondern über Völkergruppen sprechen, die man als Minderheiten irgendwie ethnisch festmachen kann. Darauf läuft es hinaus. Ja. They are seen as alien, dangerous sometimes. And since the 9/11, the religion of these people become more and more important in the media representation. And it isn't just news coverage that's an issue. Leben diese beiden jungen, attraktiven Frauen völlig aneinander vorbei. Popular fictional programming, where a lot of Germans actually see Turks, tend to reinforce the stereotypes. We have found that the media in Germany very often consciously or unconsciously uses certain stereotypes. What are you looking at? Yeah. Generell sieht man die in Taxifahrerrollen. Generally, you see them in roles as taxi drivers or in kebab shops, always in these lower featured parts. Ja, es gibt auch nicht irgendwie türkische Kommissare, Kommissarinnen, es gibt keine, nee, gibt's alles nicht. Nachrichtensprecher. Gibt's ja. Alles nicht, nee. Alles Politiker, gut. Ja. Das ist so lächerlich. Das ist doch nur Tokenism. Guten Tag. Hä? Guten Tag. Ha? Können Sie sich ausweisen? Ausweisen? Aus Deutschland? We have a very popular. Das ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, besseres Argument dafür, warum unsere Gesellschaft türkenfeindlich ist, als was guckst du. Ja, das ist wie mit diesen. Vor allem die Medien auch speziell. Ne? Das ist wie mit den judenfeindlichen Filmen von Woody Allen. Genau, unbedingt. Also, der sollte auch verboten werden. Wenn ich das angucke, dann lache ich darüber. Ich lache darüber, was die Leute da machen und so. Das ist total schlimm. Das triggert mich. Crime ist auch, dass ich doch nur, also weißt du, wenn ich sage, an stereotypischen Türken. Ja, der muss doch stereotypisch dargestellt werden, damit ich seine Identität sehe. Sonst sehe ich die doch nicht. Wenn da einer da steht, dann keine Ahnung. Dass gut, die Leute dann vielleicht von Humor keine Ahnung haben, ist ja unstrittig eben. Genau, man nimmt das doch aus Korn, damit man sozusagen das reflektiert. Ja, vor allem, ich meine, im Humor von Kaya Jana ist jetzt nicht irgendwie so total feinsinnig und schwer zu verstehen. Natürlich bedient er sich einfacher Stereotype, ist ja klar. Wolle Blume kaufen? Wolle Rosi kommen. Ja, vor allem, die vermischen das ja hier mit Berichterstattung und angefangen hat das Ganze mit Thilo Sarrazin. So als ob das irgendwie eine Sache wäre. So ein Heini, der da seine eigene Dummheit von seinen, also ich kann mich noch erinnern, ich kannte ja mal eine Vietnamesin aus Amerika und die hat sich da, also das ist richtig so ein Meme halt, irgendwie dieses FOB nennt sich das, Fresh off the Boat. Wo die sich halt so über so Vietnamesen lustig machen, so also halt die halt aus der ersten Generation, die halt so richtig kräftig mit Akzent sprechen und so. Das gehört da fest zu der Kultur irgendwie dazu. Also gibt es alle möglichen Internetseiten irgendwie und so ein Kram und das ist in der Community selber ist das halt so ein Gag. Und da lachen die auch selber drüber halt. So über diesen Kulturclash, den die Leute da teilweise noch haben und irgendwelche Sachen komisch aussprechen ja, und so. Konflikte sind ja, bergen immer großes Humor und Comedy-Potenzial. Das ist ja nie, man macht ja keine Witze über, keine Ahnung, langweilige Sachen. Ja, eben und auch Missverständnisse. Ne? Missverständnisse ja. Sind ja auch ein großer Ein großer Teil dann. Tatort, when an episode takes place in an immigrant setting, Turkish or whatever, then you always get the same things, that a woman is killed supposedly because of some honor issue within the family, and always people are shown as being backward. Ja, aber es gibt auch genauso gut Tatorte. Ja. Irgendwann mache ich eine Kickstarter-Kampagne und beschwere mich über Germanophobie. Wir sind immer nur die bösen Nazis und ihr zeigt uns immer in Lederhosen und es gibt auch Deutsche, die kein Bier mögen. Wir könnt ihr nur. Und mache dann darüber eine Kickstarter-Kampagne. Ohne Spaß, Alter. Und das bebilderst du mit Ausschnitten aus Ekel Alfred und Dudenhöfer und lauter so Zeug, wo sich über deutsche Eigenheiten von Deutschen lustig gemacht. Ja, ich sag nur Tropes versus Germans in Videogames. Ne? Ja. Ja, Mann. Spät kommt er, aber er kommt. Sally ist zu uns gestoßen. You get someone who speaks proper German, has a proper job and is like anyone else. Das war aber ganz schön voreingenommen jetzt. Und verallgemeinert, die Frau hat behauptet, es gäbe niemals einen Fall, wo jemand vernünftig Deutsch sprechen kann. Ja. Hallo übrigens. Ja, und einer der bekanntesten Kabarettisten, ja. Wirklich Hochkultur, Serdar Somuncu, weißt. Das wird dann halt nicht gesagt. Und das ist halt auch so ein Grund, warum der oft nicht eingeladen wird, weil er halt Sachen auch selber an Türken kritisiert. Das will halt dann keiner hören, weißt. Schon gar nicht die Deutschen, die sind dann unangenehm berührt. Weil das, wie der Chris es gesagt hat, könnte ja drüber lachen am Ende. Ich raste. Weißt, und nur zur Medienrepräsentation, wer wird denn immer zu so Islamdebatten und Türkendebatten eingeladen, wenn es eine Frau ist? Eine mit Kopftuch und dann klatschen sie alle, weißt? Aber wenn irgendwie, keine Ahnung, ey, ein Taxifahrer ein Türke ist, dann ist das auf einmal schlimm. Weil wir haben ja alle Akademiker damals aus der Türkei geholt, weißt? Ja, natürlich. Also nicht die ganzen Bauarbeiter oder so. Wir haben jetzt erstmal Taxifahrer und Restaurantbesitzer hergeholt, ist ja klar. Ne? Was hey. Heißt Bauarbeiter? Das waren großenteils Leute aus den östlichen Gebieten, Anatolien und so. Und da war im Endeffekt Landwirtschaft und sonst nichts. Ja, eben. Das war ja bei meinen Eltern genau das Gleiche. Da mir die Deutschen im ehemaligen Jugoslawien haben ja auch Leute geholt. Und das waren halt Arbeiter, die hat man gebraucht. Die ganz klugen Köpfe hatten die ja in Deutschland schon. Die brauchten nur Manpower. Und die holst du halt, was weiß ich, gerade aus ländlichen Gebieten, jüngere Männer, die eine Zukunftsperspektive natürlich sehen, die nicht verbraucht sind, Anfang 20 oder Anfang 30. Und das ist das Beste. Ja, das hat der Daimler, da hat er irgendwann mal über 20.000 Türken, glaube ich, allein. Im Sindelfingerwerk, im Hauptwerk, weißt? Ja, genau. But to judge whether the media fuel prejudice or prejudice fuels the media, other times it's pretty clear. Just as it was when a Turco-German law student was asked to audition for a reality TV show. They said, okay, you could be someone who is accused of, maybe robbery. And they said, okay, you could do that, and could you please have an accent by when you're on the show. Alter, das ist doch nicht zu glauben. Du gehst doch da nicht hin, um dich darzustellen. Du gehst da hin, um eine Rolle darzustellen. Kevin Spacey sagt dann auch, ey, ihr glaubt nicht, was die von mir wollten. Ich sollte eine Glatze tragen und einen englischen Akzent sprechen. Die spinnen doch. Och, das ist doch rassistisch. Okay. Ich sollte pädophilen Sportlehrer spielen. Also das geht ja gar nicht. Das ist doch abartig, oder? Ja, okay, ich muss schon sagen, das ist ja schon so. Aber das sind halt immer Stereotype, ja. Wenn ich der Bulle von Tölz gucke, dann denke ich nicht an irgendeinen dünnen, was weiß ich. Das ist halt ein fetter Bayer, der dann immer seinen Krustenbraten frisst mit seinem scheiß bayerischen Akzent, weißt? Ja, ich meine, hörst du auf, du Zugereister, über uns schöne Sprache sowas zu sagen, sonst komme ich da gleich rüber. Ja, aber Bayerophobie. Ich meine, Serdar Somuncu hat selber gesagt, der hat ja irgendwann mal, der hat mir auch mal erzählt, als Schauspieler, der hat irgendwann mal diese typisch stereotypischen Rollen abgelehnt, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Das ist mal auch ein gutes Recht. Was soll das? Ich meine, kannst du ja machen. Aber ganz ehrlich, wenn das irgendwie der heilige Gral der Identifizierung ist, dass irgendein Spast im Fernsehen kurz mal 10 Minuten in Quotentürken spielt oder sowas, der hat echt verloren, ja. Ja, das ist auf jeden Fall, das zeigt halt eben, wie turkophob Deutschland ist. Ja, turkophob. We tried to interview two of Germany's broadcast regulatory bodies. Neither would talk to us. Bam, bam, bam. Das glaube ich einfach nicht. Wahrscheinlich auf Twitter angeschrieben, ja. Weißt du? Und dann eine halbe Stunde später auch keine Antwort bekommen. Also die Landesmedien haben nicht mit uns geredet. Ich habe die Landesmedienanstalt damals angerufen in Nordrhein-Westfalen und die haben 20 Minuten mit mir geredet. Ja, die sind doch nicht ganz offen für sowas. Die machen passiert auch, ist nichts. Werbung. Ja. Und auch Anti-Hate-Speech-Werbung habe ich gesehen. Ja, eben, deswegen haben wir auch mit denen geredet, weil die auch GamerGate erwähnt haben als Hassgruppe und so ein Zeug. But two of Germany's biggest commercial networks. Kein Commercial Network von Germany. Oh, das neue Intro vom ZDF sehe ich gerade, ja, ja. ZDF und ARD. Auch nicht commercial. Had their output studied by an academic who says that one. Wahrscheinlich kein Academic. Way to get a message in the German media is to change the makeup of the people that work there. Ja, jetzt kommt nämlich hier der interessante Teil. Da müssen nämlich mehr Migranten rein jetzt. Migrants need to be empowered to make a difference in the coverage of Islam and Turks. They need to be empowered to have room for participation within the media system. Since the genau, mehr Migranten in die Medien. Ja, das muss bestimmt helfen. Also ich hatte hier in meiner Umgebung, wo ich wohne, da gab es eine Stadt, wo du, wenn du abends zum Bahnhof gegangen bist, wenn du nicht in einer Gruppe von 8 bis 10 Leuten warst, bist du eigentlich regelmäßig in eine Schlägerei verwickelt worden. Und da würde ich sagen, dass vielleicht dann, um dann Stereotype zu bekämpfen, vielleicht als Migrantengruppe einen Teil von der Stadt besetzen, abends ein guter Anfang wäre, das nicht zu machen. Das wäre auch gut. Also, so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich will nicht sozusagen Stereotype breit treten, aber ein paar Stereotype gibt es halt auch aus einem Grund. Also ja, und, Stereotype gibt es, weil sich immer wieder bestätigen. Ne? Don't teach us to avoid your sons. Teach your sons not to prügel. Nur mal kurz zu dem Professor Kai Hafes, ja, Islamwissenschaft studiert und hat auch mal so ein Ding geleitet vom Zentralrat der Muslime, weißt? Also, okay. Ja, kein Bias und so, hust, hust. Ja, aber Al Jazeera sowieso nicht. It does not play a very great role in German media policy. I think there is room and a real need for enhanced journalistic self-regulation and a new debate. Enhanced journalistic self-regulation. Ja, vor allem, ich meine, Halali, Zamperoni und wie sie alle heißen, ne, gibt's alle nicht. Ja, wir brauchen eine Presse wie in der Türkei. Daran arbeiten wir. Ja. Ohne Spaß. Ja, gleich die aus der Türkei, würde ich sagen. Ja. Aber wir haben doch auch so eine große russische Minderheit im Land. Warum schreit denn eigentlich niemand nach russischen Medienvertretern? Genau. Warum ist denn das irgendwie wie? Wäre doch auch toll, damit wir mehr die russische Seite der Sachen sehen und so. Das, also finde ich eigentlich schade, dass wir uns um die Minderheiten nicht kümmern in Deutschland. Hat nicht der Chefredakteur von der Bild gesagt, dass in Bezug auf Sputnik und auf Russia Today, dass man eventuell die Spielregeln der Presse ändern soll? Müsste man irgendwie reformieren, damit solche Propaganda-Organe nicht in den Schutz der Pressefreiheit fallen. Sieht jetzt gerade so aus, als würde ihm das Al Jazeera-Logo aus der Nase tropfen. Und ich weiß, das ist so. Wir machen ja auch nicht seit 100 Jahren Deutsche Welle in jedem Laden, der auf der Welt irgendwie eine Radiostation hat, ne? Oder eine Fernsehstation. Wir zwingen, also das macht jedes Land, Außendarstellung. Ne? Und dass die Russen das vielleicht ein bisschen handfester machen, ist ja nur auch nicht. If you just have Germans in the editorial rooms, if you just have Germans in front of the camera or behind the camera, then I think that we can't see the real picture. Was soll heißen, nur Deutsche? Also, weißt du, wir haben in Deutschland 17,5 Millionen Menschen, die keinen deutschen Pass haben oder wo ein Elternteil keinen deutschen Pass hat. Einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da nur Deutsche sitzen, ist einfach nicht hoch. Also sorry, das ist keine Ahnung. Ja, aber ich denke halt, da zählen dann zum Beispiel Leute wie Chris gar nicht drunter. Ne? Auch wenn er zu einem Viertel Migrationshintergrund hat. So Leute werden dann einfach ignoriert. Leute, die auf Ofski oder Rowski enden und so. Das wird dann alles schön unter den Teppich gekehrt, damit man halt dieses Narrativ von der fiesen Ungleichbehandlung aufrechterhalten kann. And I think that the media should really also focus on the successful examples. Tut's ja überhaupt nicht. Kein Biss. War das nicht Pirinci oben in der Ecke? Wie geil. Das war Pirinci oben rechts, oder? Ja, oder? Successful example. Sehr schön. Sag mal, der Typ von Oriental, Alter, aber kein Serdar Somuncu? Ich check das nicht. Nee, Somuncu ist politisch inkorrekt. Ah. Aber für den ist But for Deutschtaken, which is how German Turks are referred to, this story has been told this way for far too long. And for a country with Germany's relatively recent history, it's no... Ganz kurz. Fuck you and double fuck you. Nur mal kurz loswerden. Dass Deutsche in Anführungsstrichen Deutsch-Türken sagen, das liegt halt, sag ich mal, wie bezeichnen sich denn Türken selber, die hier so wie ich aufgewachsen geboren sind? Die voll viele knallhart, ich bin Türke, ich bin Türkin. Das sagen die von sich aus, ja. Aber das jetzt ist stellen die das, ja, aber die stellen das jetzt so hin, so, die werden als Deutsch-Türken bezeichnet, so als Othering, weißt du, wie ich meine? Das Othering kommt meistens gerade von denen, die sie versuchen zu beschützen in dem Beitrag. Wie alt ist denn das Video? Wenn ich mal frage, warum nicht als Typendeutsch? Ja, das weiß ich gar nicht genau. Es ist auf jeden Fall schon älter als ein Jahr. Also die haben ja auch davon gesprochen, dass Tilo Sarrazin Buch da irgendwie vor einem Jahr oder so rausgekommen ist und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Nee, das ist auf jeden Fall ein Zeitdokument, nichts Aktuelles. I wonder it's an issue. Sometimes you read an article and they're talking about Muslims and you think if you would change the word into Jews, then this would not have been printed, definitely. Sometimes I read an article about rape culture and I think if you would change men to Jews, this would not be printed. Hat die, ja, hat die Schwarze doch schon versucht, damals mit der Issa Vila, hat sie doch auch gesagt, wenn man in ihrem Buch die Sachen umdreht und Juden reinschreibt, dann ist das rechtsradikal. Oh ja, das Gespräch gibt es auch auf YouTube, kann ich jedem nur empfehlen. Issa Vila gegen alles Schwarze, sehr lustige Nummer. Ja. Ja, die israelischen Selbstmordattentäter, die im Irak und Syrien alles zerstören und Frankreich, genau, und Belgien, weißt. Ja, das steht auch für israelischer Staat, oder? This is a country which has a specific history about racism. Fuck you, fuck you, fuck you. Also genau. das mit der speziellen... Denke, der Rassismus, da gibt es dann ein Land, wo alle Ultra-Rassisten sind und einen Holocaust gemacht haben. Und dann denkst du dir, da will ich hin einwandern, weil Gründe. Also, ja, und vor allem in diesem Land hat eine sehr konsequente Auseinandersetzung danach, zumindest mit dem Thema, leider nicht bei der Entnazifizierung, aber später mit dem Thema stattgefunden. Es ist sehr viel aufgearbeitet worden. Und da will mir ein Türke erzählen, dass wir eine schlimme Vergangenheit haben oder was. Weil ihr habt euch einen Scheiß in die Armenier geschert. Und ihr habt uns oder um die Kurden momentan, ja, genau. Und ihr werft uns noch vor, wir würden euch beleidigen, indem wir das einen Völkermord nennen. Und dann kommst du mir mit eure recent history, ey. Könnte ich auf den Tisch kotzen? And so you can't tell someone he's racist easily, because that's a really big thing in Germany. Racism is a really big thing in Germany. And you can tell someone... Ja, klar kann mich jeder einfach Rassist nennen. Das kann ich aber auch in China, in Timbuktu, in Andorra und was weiß ich wo. Kann ich auch zu jemandem hingehen, den Rassist nennen. Davon wird es nicht wahr. And the more we can really openly, democratically talk about these things... Openly, democratically... Den meisten Stress, den ich und meine Geschwister in der Jugendzeit hatten, waren nicht mit so Dorfnazis, sondern gerade mit so Kanaken, sage ich mal. Und ja, das habe ich von vielen Leuten gehört. Nicht also auch Migrantenkindern. Und das ist sowas, was der Typ nicht checkt. frag mal hier Türken, Muslime und was weiß ich, was sie denn von Israel halten. Ja, aber das wollen die ja gar nicht fragen, weil sonst kann man nicht hier so wieder rechten Bashing machen und sich so auf ein hohes Podest stellen und so. Oh, wir sind so rechts. Oh mein Gott, wir haben gesündigt. Und weißt, wieder so ausgeißeln. So ein Spaß, ey. The reports will be unreal and racist. Negative stereotyping of Turks in Germany has been going on 50 years. But Turkey's recent rise on the global stage is finally mixing things up. Geil. Kann man es auch sagen. Ja. Oh, danke, Erdogan. Ne? Gott sei Dank hat er hier angefangen, die Kurden wieder ethnisch zu säuern, ja, komplett Pressefreiheit und Meinungsfreiheit abzuschaffen. Ja. Ja, auch die Länder rundum, die unter dem Osmanischen Reich gelitten haben, werden sich sicher freuen, dass die Türkei endlich wieder mehr Militär und mehr Machtpolitik macht. Ja, ja. Osmanisches Reich war auch ganz groß im Sklavenhandel. Also. Ja, klar. Das Lustige ist, so weißt du, mit den Mongolen, also das Osmanische Reich hat sozusagen den größten Schlag über die Mongolen bekommen, die alles um sich herum eingenommen haben. Lustig ist, dass niemand sagt, oh, die Mongolen, da, oh, die scheiß Mongolen, Alter. Die haben 10% der Weltbevölkerung ausgelöscht. Aber es interessiert halt überhaupt niemanden, weil das Land halt zurzeit nicht unbedingt irgendwie viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber ja, eigentlich waren die so kriegsmäßig die furchtbarsten. Also ich glaube, was ich jetzt mache, ist eine Trekkingtour durch die Mongolei und ich stelle mich dann immer auf den Dorfplatz und sage, meine Vorfahren sind von Hunden umgebracht worden. Das müsst ihr da mussten die Römer den Limes bauen, damit man die Germanen raushalten kann, weil... Ja, ja, guck mal, die Italiener haben uns aus unserem eigenen Land geworfen damals. Du machst da den neuen mongolischen Medienmacher auf. Ja, ja. Maybe soon Tilo Sarrazin will be eating his words. Stirb. Geil, oder? Maybe soon Al Jazeera will be eating dirt. Ja, also mich würde das echt mal interessieren, ob es da auch irgendwie Geld fließt von Al Jazeera an so neue deutsche Medienmacher. Oder irgendwelche... Oder aus Katar. Ja, eben. Also das ist ja wird aus Katar finanziert. Hier von George Soros hätte ich vielleicht eher gedacht. Wie transparent muss denn sowas sein? Antisemitismus. Da müsste man doch eigentlich, wenn das ein Verein ist, müsste man doch auf die Sitzung gehen können, wenn man Mitglied ist und sich den Kassenbericht angucken. Oder wie war das? Mitglied ist, ja. Na ja gut, du bist doch ein Viertel Pole. Aber ich bin ja kein Medienmacher. Was machst du denn gerade? Ja, Internetseiten programmieren. Nee, nein, hier gerade jetzt. Ach, hier gerade jetzt. Also, wenn das nicht reicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das zählt nicht. Nee, stimmt, der Fleischhauer hat es uns ja gesagt, wir sind alle blutige Amateure, die keine Grammatik können und deswegen dürfen wir eigentlich nicht mitreden. Ja, ich hätte noch ein kurzes Video von 4 Minuten. das ist mit Dunja Ayali. Ach, schade, ich dachte, was mit Julia. Habt ihr Bock? Ja, komm. Mach an. Ich habe früher mal gesagt, ich mache mir nicht besonders viel aus Preisen, aber ich habe gerade über die Anerkennung und Wertschätzung gesprochen. Anerkennung und Wertschätzung. Das ist so wichtig. Und was meint ihr, wer hat ihr die Anerkennung und Wertschätzung gegeben? Ihr Arbeitgeber. Die neue deutschen Medienmacher. Nee, besser. Die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die ist natürlich auch schön, wenn man sie mal selber erfährt. So wie heute beim Evangelischen Medienkongress. What? Ja, der Evangelische Medienkongress. Da gibt es gleich auch noch schön dick das Logo vom NDR. Also sieht man mal wieder, in welchem Land wir uns hier befinden. In Hamburg. Preise und Lob auf der einen Seite und auf der anderen Seite Anfeindungen. Seit Jahren bekommt Dunja Hayali auch immer wieder Hassmails. Oh, ich werde jeden Tag dafür beten, dass du stirbst, du kleine, verdreckte Hure. Ich hoffe, du wirst gefoltert. Du verdienst deinen Namen nicht. Du kleine Hure mit jüdischen Wurzeln. Du wirst geschlachtet wie ein Schwein. Dazu fällt mir übrigens auf, weil dieser Ausschnitt war nämlich auch in dem einen Frau TV Video, was wir uns vor 2 Wochen, glaube ich, angeguckt hatten. Und da hatten sie nur den Punkt mit, du wirst geschlachtet wie ein Schwein eingespielt. Ja, sonst ist es nämlich auch zu offensichtlich, aus welcher Ecke diese Anfeindungen kommen. Ja, vor allen Dingen wie ein Schwein. Ne? Also, Ey, sorry, diese Hassmails, warum lesen die das vor? Als ob das so was Außergewöhnliches... Märtyrertum. Ich meine, selbst, weiß nicht, ob ihr Boogie 2988 kennt, diesen Fettsack, der halt zockt, ja. Der zockt nur und der ist total neutral, der sagt nie seine Meinung. Der kriegt auch Hassmails mit Stirb und sowas. Boogie, Jeder, der eine E-Mail-Adresse hat... Während Gamergate richtig gebrannt hat und der hat dafür richtig Ärger gekriegt. Die haben den auch gedoxt, ihn und seine Frau und so. Also nur dafür, dass er halt nicht gesagt hat, Gamergate sind alles Schweine, sondern gesagt hat, vielleicht wäre es gut, wenn sich die beiden Parteien mal unterhalten. And of course, moderates. Trotz solch persönlicher Angriffe sucht Dunja Hayali immer wieder das Gespräch. Ja, das ist jetzt dieses Ding, wo sie diesen Preis für gekriegt hat, für die beste Information. Und das war dieses Ding, wo sie sich einfach da auf so ein Pegida-Demo gestellt hat und sich mit drei Leuten unterhalten hat. Da ist die Deutschland-skandinavische Flagge da, oder was das ist. Ja. Das ist ein Pegida-Demo, glaube ich. Auch und gerade mit Kritikern. Wie hier 2015 in Erfurt für das Morgenmagazin. Wir wollen einfach wissen, was bewegt die Menschen, was sind ihre Sorgen, was sind ihre Ängste und versuchen einfach mal in den Dialog zu kommen. Und vor was genau haben Sie Angst? Man wird in die rechte Ecke gestellt, nur weil man Angst hat vor der Zukunft. Und ich finde keine andere Plattform, wo ich mich artikulieren kann. Ich habe keine Lust, dass meine Rente gekürzt wird, dass ich mehr Steuern zahlen muss und solche Sachen. Und es gibt noch ärmere Menschen als mich. Sie sehen gerade einen Beitrag, der mit dem Preis für die beste Information ausgezeichnet wurde. Wie sollen die das alles packen? Manche Kritiker hat Dunja Hayali sogar zu Hause besucht. Ja, und das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Dieser Typ erzählt gerade gleich richtig schön wirres Zeug. Und den schneiden sie dann da wieder rein, so nach dem Motto, ja, hier, das sind ja die Leute, die so Leute wie Dunja Hayali kritisieren. Warum glauben Sie, dass wir lügen? Ich verstehe, ich wüsste gar nicht, warum ich lügen sollte. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum Sie tun, was. Ja, geil, ne? Sie tun. Okay, und Sie Ich kann Ihnen auch nicht unterstellen, von wem und wie Sie gesteuert sind. Super, ne? Das ist ja wirklich stellvertretend für alle Leute, die irgendwas an Frau Hayali, diesen Medienmacher, an diesen ganzen Kampagnen und diesen Kram aufsehen. Ich darf ja gar nicht über die Reptilienmenschen reden. Weißt du, was ich immer so witzig finde? Das ist auch bei diesem ganzen Sexismus-Video von André Teilzeit und so. Die kritisieren Stereotypen und machen dann Strohmänner aus Stereotypen. Weißt du, so, hä? Und gewinnen dann die Debatte gegen den Strohmann. Ja, ohne Witz. Stereotyp aufbaut und sagen danach, ich habe gewonnen. Dieser eine Typ hat gerade sein Baby den Hals aufgeschlitzt und sein Blut ausgetrunken. Das lassen wir mal so stehen. Naja, es ist ja nachweislich so, dass sie falsch berichten teilweise. Und das muss ja nicht unbedingt eine Lüge sein, wenn es dann nicht absichtlich ist oder so. Falsch berichten ist ja nun mal falsch berichten. Und das haben wir glaubwürdig. Ich habe ein paar Freunde, die beim Auswärtigen Amt arbeiten und die sind auch da in dieser Medien-Bla-Scheiße irgendwie und das ist schon eine Weile her, da ging es um diesen Ukraine-Konflikt und bla bla bla und die haben auch gemeint, die deutschen Medien werden immer amerikanisierter. Also da werden immer mehr Narrative transportiert und keine Nachrichten gesendet. Weißt du, ich meine, guckt euch nur mal alleine diese Donald Trump-Sachen jetzt schon wieder an. Kommen die in Amerika um die Ecke mit, ja, er ist ein Sexist und das ist alles sexistisch und er ist ein Frauengrabster und dann ist die Süddeutsche, die FAZ und sämtliche anderen Zeitungen bringen auch nur Berichte über seine sexistischen Äußerungen und Frauengrabster und was da gar nicht was. Ja, vor allem der Spiegel, der jeden zweiten Tag, jetzt geht es zu Ende. Diesen Schlag überlegt Trump nicht so wirklich. Jedes Mal, wenn wieder irgendwas kommt, sehen die schon die Götterdämmerung und jubeln schon vor sich hin. Das ist ja, so. Man hat sich als Journalist gesagt, Journalismus mit Haltung und wir sind gegen die AfD, wir sind gegen Donald Trump und so, dass dann hinterher das keiner mehr glaubt, was die dann erzählen, auch wenn es das Wahrste aller Zeiten ist. Das sollte denen eigentlich auch irgendwie bewusst sein, weil wenn mir einer schon vorher erzählt, hier, ich habe einen Bias und ich bin stolz drauf und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dann brauchen sie sich nicht wundern. in Deutschland aber auch ein Medienproblem. Wir haben eine relativ große wissenschaftliche Studie, die belegt, dass wir einen grün-linken Bias in den Medien haben. Es gibt Studien, die zeigen, dass sozusagen so eine Art von Elitenberichterstattung, die dann sozusagen sich nach einer politischen Elite dreht und wendet, dass das auf natürliche Art und Weise, weil Menschen soziale Wesen sind, entsteht. Also dass du sozusagen so eine Art Klickenberichterstattung automatisch bekommst, ob du darauf achtest oder nicht, nach einer Weile kommt das. Ja, Hayali steht beim Empfang vom Frauenministerium, 30 Jahre Frauenministerium in Deutschland, und redet da fröhlich über die ganzen Sachen, die man erreicht hat und so ein Zeug. Und dass dann so jemand nicht mehr geeignet ist, um irgendwie objektiv über irgendwelche Dinge zu berichten oder die 50 zu hinterfragen oder so, nachdem er da schon das alles geschluckt hat, das ist auch klar. Ja, ne? Also, dass die Leute das nicht ein... Nicht. Ja. Das Ding ist auch mit dem Journalismus mit Haltung, also es tut mir ja leid, aber egal wie gut die Sache ist, wenn du ein Wundergerät entdeckt hast, was allen Menschen kostenlos Strom liefert und den Klimawandel beseitigt, plus 1000 Euro jeder Person überweist pro Tag, dann musst du darüber trotzdem neutral Bericht erstatten, egal wie gut die Sache ist. Du musst neutral Bericht erstatten, und Journalismus mit Haltung ist per Definition scheiße und entspricht nicht dem, was ein Journalist eigentlich als Aufgabe hat in seinem Berufsfeld. Das weiß ich. Du sprichst von freien Energiemaschinen, die gibt's ja schon. Das ist eben halt die große Frage. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie mit... Dunja Hayali sucht die Verständigung. Weil ich wirklich... Da fällt mir nur gerade ein zu diesem Media-Bias. Wenn ihr euch Berichte anguckt, wie über, keine Ahnung, Evangelikale geredet wird, das ist so krass. Da werden teilweise so Teenager, die so auf Missionars-Bla geschickt werden, was weiß ich, von so einem evangelikalischen Scheißdreck hier in Deutschland, so als Gotteskrieger und was weiß ich bezeichnet und keine Ahnung und hast du nicht gesehen und wie homophob alles ist und so. Aber irgendwie, wenn es über, keine Ahnung, so Muslime geht, weiß, selbst wenn die öffentlich sagen, dass Homosexualität scheiße ist, so wie Pierre Vogel, das kriegst du dann, das zeigen sie dann nicht, weißt? Weil sie dann, denke ich mal, Schiss haben, oh mein Gott, jetzt geben wir den Rechten noch irgendwie eine Zustimmung und wir haben ja eine Haltung und das darf ja gar nicht sein. Ja, definitiv. Und hier ist halt eben auch das Logo vom EKD, ne, von der Evangelischen Kirche in Deutschland, und hier ist der NDR. Und das ist auf jeden Fall auch ein Bias, der in den deutschen Medien immer existiert. Also in den Öffentlich-Rechtlichen, wo die da ihre eigenen per Staatsvertrag festgelegten Sendeslots haben und das alles verwoben ist bis zum Abwinken. Mit Journalistenschulen, die Kirche stellt und dort da so ein Zeug. Der Überzeugung bin, dass wir Journalisten, jeder, der das möchte, eben seinen Beruf und auch, sagen wir mal, das Drumherum, wie entsteht eine Sendung, warum stelle ich die Frage A und nicht die Frage B, dass wir uns da mehr erklären müssen, weil ich glaube, diese Glaubwürdigkeitsdiskussion kommt daher, dass viele nicht verstehen, wie wir arbeiten. Im Februar hatte Zapp Dunja Hayali schon einmal getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was die Annäherung an die Kritiker überhaupt verändern kann. Was können wir denn tun, um Vertrauen zurückzugewinnen? Quellenangabe in jedem Beitrag. Das war diese Sendung, wo der Hagenrup oder wie der hieß, da vom dänischen Fernsehen, den das eigentlich genau gesagt hat, was das Problem ist. Nämlich halt eben diese Politkorrektheit, dieses Politik machen wollen über den Journalismus. Und da haben sie sich ja dann wahrscheinlich aber selber nicht angesprochen gefühlt. Boah, ey, das ist wirklich, ja. Das ist echt, das ist ja die Gretchenfrage. Und ich kann nur sagen, dass die Sachen, die wir versucht haben, Das ist einfach nicht. Sie soll das Maul halten. Das ist nicht die Gretchenfrage. Es gibt ein Ideal, nach dem man streben kann. Das ist Objektivität. Was zum Beispiel mal ein Anfang wäre, schreibt eure Kackquellen dazu. Überall, in jedem scheiß Beitrag. Packt eure Quellen dazu. Packt die Studien dazu, direkte Links dazu. Selbst wenn ihr eure politisch korrekte Narrative aufrechterhalten würdet und daran nichts ändern würde, wären Quellenangaben schon ein sehr großer Gewinn für die Menschen, die sich tatsächlich informieren wollen. In Erfurt oder aber auch der Hausbesuch, dass das sicherlich ein Instrument ist, um mit den Menschen jedenfalls mal wieder ins Gespräch zu kommen, um zu erklären, wie wir überhaupt arbeiten. Wir können Transparenz herstellen. Wir können auch Leute mal einladen, die uns einen Tag begleiten. Aber das sind alles kleine Mosaikstücke. Für Ihr Engagement bekommen wir eigentlich mal anfragen, finde ich, ob die Weltraumaffen Dunja Halali nicht mal einen Tag begleiten. Jo. Aber ja, aber wir sind doch solche Harasser. Aber die hat doch morgens mal so früh Dienst, ist so scheiße. Guter Einwand. Ja, machen wir einfach durch. Macht nichts, sind halt ein bisschen müde. Jali in diesem Jahr die goldene Kamera. Sie kämpft täglich. Ja, und vor allen Dingen, das sind auch schon wieder jetzt diese Wortwahl gerade, ne? Also, es hieß gerade, ich spring nochmal zurück. Geil titten. Nein, mach nicht weg. Das kleine Mosaikstücke. Für ihr Engagement bekam Dunja Hayali in diesem Jahr die goldene Kamera. Für ihr Engagement. Ja, die soll nicht engagiert sein. Ja. Sie kämpft täglich und glaubt. Sie kämpft geil. Ja. Nein, die Hand ist doch. Ja. Aber manchmal macht sie der Hass gegenüber Journalisten auch wütend. Journalisten werden angegriffen. Mir hat letztens nach dem Einkaufen jemand ins Gesicht geschrien, du Lügenpresse, du Lügenfresse. Glaubt eigentlich irgendjemand, dass das irgendwas bringt, dieser... Nee, ich glaube auch nicht, dass das wirklich passiert ist, ehrlich gesagt. Ja, lauf mal mit der Kripa durch Neukölln. Oh, ja. Sind jetzt alle Türken schlimm, haben wir ein Türkenproblem. Das ist das, was ich meine, Stereotypen mit Stereotypen erklären. So, hä? Geht's Pass. Noch? Bei der Art der Berichterstattung über Flüchtlinge, legen Sie doch gerne den Finger in die Wunde und streiten Sie mit uns, diskutieren Sie mit uns, weisen Sie uns auf Fehler hin. Wir sind Journalisten, wir sind keine Übermenschen, wir machen Fehler. Deswegen sind wir aber noch lange keine Lügner. Ich finde es faszinierend, wie wir die Flüchtlingskrise haben und das Ding durch die Medien wieder und wieder und wieder durchgetrieben wird, das Thema, und nirgendwo irgendwie in einer größeren Publikation oder mal um 18, 19, 20 Uhr irgendwo im Fernsehen darüber gesprochen wird, dass das Flüchtlingshilfswerk der UNO unterfinanziert ist und dass sehr viele Länder gesagt haben, sie würden da Geld reinpacken und zugesagt haben, dass sie Geld schicken und es nicht tun. Und einfach nur der Fakt, dass es nicht stärker thematisiert wird, ist ein Armutszeugnis für die Mainstream-Journalisten von vorne bis hinten. Es ist faszinierend, wie lange man so dumm sein kann und es nicht schafft, das auf die Tagesordnung irgendwo mal zu bringen. Es ist einfach nur ekelhaft. Liebe Partei, Alter. Wir haben ein Sexismusproblem. Oh, schnell was drüber schreiben. Ja. Oh, da sterben ein paar 10.000 Kinder und wir könnten den Geld schicken und ein paar Leute. Ach, egal. Ja. Genau. Stimmt da einer von uns? Nö, ja dann. Ja, genau. Tsunami, 100.000 Leute sind gestorben, darunter 2 Deutsche. So, okay, toll. Deutsche? Oh mein Gott, wie? Waren die im Urlaub? Waren die zu Beruf da? Erzähl mir alles. Wie heißen sie? Wo sind ihre Was Träume? Was waren ihre Hobbys, Träume und Sehnsüchte? Ja, wenn es neue Deutsche waren, dann heißen die Ali und Mohammed, wissen wir doch. Das, was gebracht hat oder nicht, langfristig gesehen, weiß ich nicht. Aber kurzfristig hat es schon den einen oder anderen wachgerüttelt. Und zwar von denen, die lange geschwiegen haben. Und wachgerüttelt. Wacht auf, ihr Schlafschafe. Sich nicht geäußert haben und die sozialen Medien eher als stiller Begleiter und Leser verfolgt haben. Und das ist dann schon schön zu sehen, dass es eben mehr gibt, die sich jetzt auch äußern. Heute nun der Geisendörfer-Preis. Die Begründung der Jury? Die Beharrlichkeit, mit der Dunja Hayali ihre eigene öffentliche Person in den Dienst einer offenen Gesprächskultur stellt. Die Beharrlichkeit. Ja, ja. Offene Gesprächskultur. Ja. Sagt die EKD, wie das gibt. Meine Güte, ey. Ich fände es schon geil, wenn sie zum Islam, vom Islam rüber konventieren würden. Aber wir laden sie trotzdem mal ein. Wieso, ist die nicht christliche Iranerin oder so? Keine Ahnung. Echt? Ich glaube schon, ja. Ach so, oh, okay. Nur ihre öffentliche Person? Ich kann das nicht mehr trennen, weil der Zuschauer es nicht trennt. Also ich habe früher mal gesagt, ich bin Zwilling und das eine ist Hayali, die Journalistin, und das andere ist Hayali, die mit der Jogginghose zu Hause auf dem Sofa liegt. Und da sind die Linien tatsächlich mittlerweile verschwommen, auch weil natürlich Beleidigung und Bedrohung schon auch persönlich gemeint sind. Und man nie weiß, ob jemand nicht dann wirklich physisch, wirklich in meiner realen Welt vor der Tür steht. Sie Och, hat auch schon komm. Mal... Ich soll einen anderen Job lernen, wenn ihr das oh so mag. Oh mein Gott, ey. Alter. Ey, übrigens, da steht gerade eine Gruppe von radikalen Moslems vor meiner Tür, weil ich das Antikreationisten-Video gemacht habe und die mir dauernd geschrieben haben, dass sie mich umbringen wollen. Oh mein Gott, ey. Ey, das ist so geil. Ich meine, wir sind alle Jahrzehnte eigentlich schon im Internet unterwegs und jetzt auf einmal, wenn diese ganzen alten 40 Aufwärtsleute alle ein Smartphone haben und merken, oh, die Leute sind ja voll asozial. Oh mein Gott. So, ja, gut gemacht. Ja, Normies oder vom Internet. Ja. Ein Rückzug nachgedacht. Und, will sie weitermachen? Oh Gott, wenn ich das jetzt sage und hinterher nicht mache, dann heißt es Lügenpresse. Ja, ich mache weiter. Sie ist übrigens Tochter irakischer Christen, also in Deutschland geboren. Also könnte sie theoretisch nach Polen oder Tschechien als Flüchtling. Mhm. Ja, und dann haben wir noch so einen super tollen Weißartikel. Ja. Das Bild oben drüber haben nicht wir reingeschockt, aber... Ja, scheiß Werbung. Oh ja, dann bin ich ja gerade fertig mit dem Abendessen, sehe ich gerade. Erster Platz für Stapelchips. Ja, der ist ja auch öfter mal hier und ist auch ein Teil unserer kleinen Monkey-Kabal. Ja, scroll mal runter, da findet ihr noch einen Teilnehmer, aber... Ja, also es gab einen Schweizer Aufschrei für die Leute, die es nicht gehört haben. Das war also genau, wie ihr euch vorstellt, irgendjemand hat angefangen, ein AstroTurf-Hashtag hochzuziehen. Und dann haben Frauen da ihre Erfahrungen mit Männern. Was ich lustig fand, dass es auch wieder komische Accounts gab, die fast identische Geschichten erzählt haben, teilweise wortwörtlich gleichen Alters und Zahlen und Ortsangaben und so. Also sah wieder extrem nach AstroTurf aus. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Es war wieder dieser künstlich fabrizierte Miniskandal zum Wochenende, ja, der halt eben per Hashtag darauf hinweisen soll, dass es immer noch Alltagssexismus gibt. Und da das halt eben auch wieder von so einer gewissen Art Klientel erstellt wurde, endete es eigentlich im Großen und Ganzen damit, ne, Frau gleich Opfer, Mann gleich Scheiße. Und wie du schon richtig festgestellt hast, war halt eben dieser Grundtenor immer derselbe und wurde auch von ähnlichen Accounts quasi dann getweetet. Ja. Und einige Leute, darunter auch, und Leute, denen ich folge, die haben sich halt zu diesem Hashtag geäußert. Eigentlich habe ich was ganz Harmloses geschrieben. Ich habe es trotzdem in den Artikel geschafft, wie man sieht. Und voll prominent. Ja, ja. Und also mir beweist das Ganze halt eben so nach dem Motto, das war, also Nachfragen nicht erlaubt, sollte erkennbar sein, dass sie ein Mann sind, dann halten sie die Schnauze, weil jemand nicht schön sehen kann. Educate yourself, Shitlord, ist das eigentlich, weil du kannst ja keine Suchmaschine benutzen, um dir deine Studien selber zu suchen. Ich meinte den Artikel an sich ganz einfach, weil da sind ja auch wieder nur männliche Accounts finden und das zeigt ja dann auch wieder, ne, so nach dem Motto, mitreden als Mann ist unerwünscht. Ja. Gut, der Google-Faule, also da hat man meinen Tweet auch ein bisschen so missinterpretiert, weil mir ging es eigentlich eher darum, dass halt eben immer irgendwelche Anekdoten erzählt werden, ohne irgendwelche Statistiken, die das Ganze vielleicht irgendwo auch nutzen oder so, ja, wo man dann halt sagen kann, okay, gut, das hat wirklich Hand und Fuß in der echten Welt und ist jetzt nicht irgendwie nur ein Einzelbeispiel, ja. Und da hat mir so eine Feministin ein paar Statistiken mal zugeschickt, die muss ich mir noch angucken, ich bin ja kein Intellektueller oder Student oder so, deswegen dauert das immer bei mir. Also Student, der das sich mit damit auskennt, ja. Das sind und, Label, die nichts mit Intelligenz oder Bildung oder so zu tun haben. Nein, ich meinte jetzt auch nur Studenten, die vielleicht irgendwie Genderstudies oder so eine Kram studieren. Ja, okay. Ey, Alter, ich bin LKW-Fahrer. Wenn du mir irgendwie 36 Seiten Statistik schickst über sexuelle Straftaten in Deutschland und so weiter, ne, dann dauert das halt, ja? Bis ich mich da durchgekämpft habe. Ja? Musst du mal ins Forum hauen, Abel oder Kirk, ja. Haben die garantiert schon gelesen. Ja, ich lade es, glaube ich, nachher einfach hoch. Ja. Naja, auf jeden Fall. Dunkelziffer, Greatest Hits wahrscheinlich. Ja, ja, naja, auf jeden Fall, wer im Zug passiert und Aufschrei und die ganzen anderen hunderten Hashtags, die so an einem Wochenende verpuffen, kennt, der hat unter Schweizer Aufschrei auch nichts Neues gelesen. Ja. Aber dafür war es sehr gemütlich und wir haben uns nicht gehetzt. Das war schon schön. Ja, also was ganz erfreulich war, so glaube ich, war das die Luzerner Zeitung oder war das der Blick, einer von beiden hatte einen Artikel geschrieben, da wurden dann tatsächlich auch mal Männer gezeigt, also Sexismus gegen Männer im Alltag gezeigt, das war, genau, es war bei dem Blick, ja, also überrascht, denn die anderen paar Artikel, die dazu erschienen sind, hatten alle halt eben diesen Ton. Ja, Alter, Sexismus gegen Frauen, immer noch großes Problem, nee, und so, weißt du, ihr kennt das, ja. Ja. Und hier, das ist ja auch, also hier von dem Karl Miller, das oben drüber, der Platz 2, ist ja auch einfach eine Frechheit, dass, ja. Also der Mimimi, ja. Bitte Femininismus, ja, also das ist ja. Doch schon in dem Wort drin, ihr jammert nur. Und dann kommt hier jemand mit einer absolut wasserdichten Argumentation und sagt, hier, so sieht's aus. Warum ist das so? Und was euch dazu einfällt, ist, dass er jammert. Okay, dann jammert ihr aber alle. Ihr müssen Männer in der Schweiz wirklich länger arbeiten? Keine Ahnung. Oder wie, hä? Ja, sieht anscheinend, also weiß ich ja nicht, ich kenne die Schweiz jetzt auch nicht, aber ich nehme an, dass er das schon weiß. Vielleicht ist das ein Ausgleich für das Gebären oder so. Gibt's ja bei uns im Endeffekt, hat man ja lange argumentiert, dass die Männer Zivil- und Wehrdienst machen als Ausgleich dafür, dass Frauen halt Kinder austragen und solche Sachen. Vielleicht ist das so ein Ding. Wenn wir wieder würden, aber es ist halt Mimimi und das ist halt, das kotzt mich an, dieses eure Probleme sind Scheißdreck und unsere kleinsten Probleme sind noch viel mehr wert als eure größten. Ne? Also Wrong Gendering hier, die falschen Klobeschriftungen sind viel schlimmer als die Selbstmordrate bei Männern, weil es gegen Frauen geht. Hashtags kapern ist kindisch und idiotisch. Ja, und hier Adrian, also es sind halt lustigerweise halt wirklich auch 5 Leute, die eigentlich alle von uns kennen aus den Unterhaltungen auf Twitter. Und halt hier jemand, der offensichtlich von seinem Handle schon her homosexuell ist und einen eher, also ich würde ihn unter Humor einordnen. Er ist zwar böse, aber von jemandem, der schwul ist, dann doch wieder eigentlich lustig. Keine Ahnung. Und der hat Platz 1 gemacht, muss man auch schauen. Und natürlich unten das Lieblingsargument. Kinder, bitter nötig. Dass es bitter nötig ist, weil es ja diese Tweets gibt. Ja. Die Kritik an diesen Hashtags bestätigt die Notwendigkeit dieser Hashtags. Genau. Das ist wie so eine Gebetsmühle. Das ist eigentlich genau. Wir sollten echt so einen Disclaimer langsam zusammenstellen. Einmal diese Haftungsausschlussgeschichte. Dann irgendwie der politische Zustand Deutschlands zeigt uns, dass die Weltraum. Ja, bitter nötig. Und auch Artikel zeigt, dass so Leute wie Stapelchips noch nötige Arbeit machen. Mhm. Absolut. Aber wie sieht eigentlich der Artikel momentan aus? Weil die von Weiß haben ja den Fehler gemacht, dass sie die Tweets direkt eingebettet haben. Was bedeutet, wenn man seinen Usernamen ändert und dann den Avatar, wird der da auch in dem Artikel geändert? Also Stapelchips heißt immer noch Weltraumaffen on YouTube. Die anderen haben es, also der Karl Miller hatte gestern Why Sucks, hat deins ein wenig abgeändert, dein erstes. Aber ja, inzwischen haben die Leute halt wieder zurück. Ja. Ich habe es auch nochmal geändert. Ich habe es auch nochmal geändert in Weltraumaffen on YouTube. Übrigens, danke für den kostenlosen Werbeplatz Weiß, ja. Ja, ohne Witz. Die sind so blöd. Ja. Was soll man sagen? Die mögen uns halt einfach im Geheimen. Mhm. Mhm. Die wissen halt, nicht so fiese Fleischhauers, die denken sich, ja, die jungen Leute machen was. Ja? Wollen wir denen mal keine Steine in den Weg legen? Wir sind halt dope Hoes, das wissen die halt. Ja. Ja, wir haben halt die denksten Memes, wie man gerade wieder sehen kann. Ja? So ist es einfach. Chris war letztes Wochenende mit Kollega saufen. Ja? Für unsere Stammzuschauer, das ist, ne? Besser geht's eigentlich gar nicht. Ja. Ist 5 von 9, ne? Ja, passt doch gut. Marwan, hast du noch was? Updates? Neuigkeiten? Ja, weiß nicht. War schön, mal wieder einen ganzen Stream mit dabei zu sein. Ne? Und ich sehe gerade 82 Leute gucken zu. Das ist auch ganz cool. Wow. Und danke. Wie gesagt, auch an die Zuschauer. Und immer fleißig Kommentare schreiben, bitte. Ja. Das ist auch schön, so dass wir jetzt so eine kritische Masse erreicht haben, dass unter den Streams auch wirklich ein Gedankenaustausch stattfindet. Der kann zwar ein bisschen heftig sein, wie bei dem AfD-Video, aber ich finde es halt schön, dass dann auch unsere kleine Therapiegruppe die Diskussion da draußen befruchtet. Macht Spaß. Wenn das so weitergeht, braucht ihr auch Moderator für den Chat. Also, ja gut, ich kann nicht moderieren, ich muss die Stimmung runterziehen. Wolltest du dich anbieten, ja? Ach so, du bietest dich für den Posten an. Ja gut, nein. Wenn du unbedingt Kindergärtner spielen willst, kein Problem. Ja. Weißt du, eigentlich hätten wir ja auch für die inzwischen fast 1100 Follower mal irgendwo einen Jubelstream machen müssen, aber das war schlecht zu koordinieren die letzte Woche. Aber ich denke mal, wir werden schon nochmal irgendwie ein Special machen, auch an einem Tag, wo der Mondaffe dabei sein kann. Wahrscheinlich wird es ein Samstag werden, aber das sagen wir euch auch noch früh, denke ich. Okay. Ja, wollen wir vielleicht am Ende noch mal kurz uns vorstellen, falls einer zugeschaltet hat, der uns noch nicht kennt. Ich kann ja kurz anfangen und dann macht der Nächste weiter und so weiter und so fort. Also ich bin der Mondaffe, ich bin ganz normaler YouTuber, auf Twitter poste ich meine Sachen. Ich bin wahrscheinlich momentan der inaktivste von uns, aber ab und zu lade ich auch mal ein Video auf meinem Kanal hoch und ja. Passiert selten momentan. Das war's von mir. Katja, Mars? Ja, ich bin der Marsaffe. Ich mach das hier und sonst nichts im Moment. Also ich habe keinen YouTube-Channel, auf dem jetzt irgendwas laufen würde oder so, aber ich bin meistens sonntags hier und diskutiere über die Woche. Ja, Chris. Oder wie auch immer. Ja. Mammon, mach das. Ja, mich hätte zwar auch noch richtig interessiert, was ihr so privat macht oder so, wo das herkommt, das Interesse, aber also manchmal habe ich den Eindruck, dass irgendwie der ein oder andere in der Presse oder so, Gaming-Presse oder so zu tun hatte. Aber wenn man das nicht verraten will, dann verrät man das eben nicht. Ich bin der Matthias. Und macht den Kanal Mama und Magazin, wie viele vielleicht schon wissen. Geht dahin, klickt euch rein und holt euch die neuesten Infos. Turn off the pesky Adblock. Ja, ich spinne der Ebel unter dem Gruppenaccount. Ich weiß nicht, mit Feminismus, also mein Interesse daran kommt eigentlich von Satire. Das ist für mich sozusagen eine Unterhaltung. Also so Realsatire, die sich selber schreibt. Mhm. Also. Das ist wie anstatt irgendwie Comics oder so zu lesen, die lustig sind, lese ich halt ganz gerne mal irgendwie so die intellektuelle, politische, korrekte Horror-Freak-Show irgendwo. So. Bringt dir das nicht in Putz? Ja. Bin ich jetzt dran? Oh! Hallo, ja. Ich bin Sally's Gay and that's okay, vergiss nicht. Beim Gay nicht ein A, sondern eine 4, weil sonst löscht mich Google wieder, ja. Weil Gay ist ja anscheinend ein Schimpfwort irgendwie. Ja, checkt meinen Kanal aus. Also ich lade Gaming-Videos hoch, in letzter Zeit viel Commentary. Zum Beispiel das Susie Grimes-Video neulich kommentiert. Irgendwas mit Feminismus hat auch schon über 1000 Aufrufe. Ich mache mich auch manchmal über religiöse Leute lustig, weil die es einfach verdient haben. Und es macht ziemlich viel Spaß, sich mit komischen Leuten anzulegen. Du Troll. Wie man auch an meinen Kommentaren erkennen kann, die ich dauernd kriege. Ja, Ja, ich bin auch einer von denen, die, wir waren ja früher noch der GMAG Deutsch-Kanal, von einer von den ersten, die da mit bei waren, hier mit dem Moon Monkey Old Gamer, wie er früher hieß, haben wir das ja damals gestartet mit noch ein paar anderen. Und ja, wir hatten uns ja bei GMAG zusammengefunden, weil wir einfach mal drüber reden wollten, über die ganzen Sachen auf Deutsch halt eben. Ja, und bin halt dabei geblieben mit Moon Monkey und die anderen ja dann kurze Zeit uns dann nach und nach verlassen. Aber wir machen das ja immer noch und ja. Also da ist mir noch ein Gedanke letztens durch den Kopf gegangen. Ich habe nochmal diesen Tweet von WikiLeaks gelesen. Zum Anfang von Gamergate gab es ja so ein kurzes Ding, wo der Assange auch bei Reddit diese AMA hatte und dann hat WikiLeaks ja gesagt, also dieses Muster von Vetternwirtschaft und Zensur, das ihr bei Gamergate seht, das ist ganz oben gespiegelt. Ne? Level up Gamergate, also kümmert euch auch um die großen Sachen. Und lustigerweise passt das ja eigentlich zu uns, weil wir haben genau das eigentlich gemacht. Wir haben uns dann von diesem monothematischen Ding entfernt und gucken jetzt, wo gibt es diese Muster noch. Also finde ich ja, eigentlich ganz cool. So ganz monothematisch war das ja eigentlich, ist vielleicht vielen Leuten auch auf den Sack gegangen, aber ich bin ja hier derjenige von uns, der von Computerspielen noch am wenigsten Ahnung hat und dafür ja so ein bisschen halb im Politikbetrieb gewesen. Und deswegen haben wir ja eigentlich schon die ganze Zeit auch über diesen ganzen Fimi-Bullshit geredet, der sonst so los war, ne? Wo es ja in Deutschland immer jede Menge Kram gab und aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass jetzt also diese ganze Hate Speech-Nummer da dann irgendwie startet und dann wirklich alle Leute sich darauf berufen, plötzlich auf Gamergate und so ein Kram. Und das haben wir ja hier eigentlich als die ersten mitgemerkt, also als dann damals die Anne Witzorek da bei der Republika diesen Let's Talk About Meinungsfreiheit Baby Vortrag da gehalten hat und da Zoe Quinn, Anita Sarkeesian, alle möglichen Leute da irgendwie erwähnt hat und auch diese Amadeo Antonio Stiftung, die wir damals zum ersten Mal da gehört haben, also diesen Namen. Und ja, danach haben wir uns das halt auch noch alles angeguckt und wir waren halt eigentlich so die Ersten in Deutschland, die über diese Leute geredet haben und über das, was die halt so meinen und behaupten und so. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass das aufhört so schnell. Nee, ich denke mal nicht. Also da, wie gesagt, also das würde mich überhaupt nicht wundern. Ich hoffe auch, dass da mal jemand, der da irgendwie mehr Gewicht hat, da mal nachforscht. Also so eine Verbindung von diesen Medienmachern und diesem ganzen Kram zu halt eben sowas wie Al Jazeera und Katar und so. Halte ich für sehr wahrscheinlich. Darf ich da ganz kurz darüber was sagen? Ja, klar. Ich meine, ich studiere ja Amerikanistik. Da gibt es ja viele Sparten, die man untersuchen kann. Mir ist halt immer aufgefallen, da gibt es ja diesen Spruch, wenn Amerika halt krank im Bett liegt, dann fängt Europa an zu husten. Und auch hier die Leute im Chat und so, die zuschauen und das Video später dann auch noch sehen, das ist wirklich so, ja. Ich meine, wenn man sich mal das anguckt, diese ganze Hate-Speech-Sache, die war ja in Amerika vor einem Jahr, sage ich mal, auf dem Höhepunkt, würde ich mal sagen, in den Universitäten. Hier fängt es halt an. Und diese ganzen Muster sind halt eben die gleichen. Und wenn ihr euch mal anschaut, diese ganzen SJWs, ich nehme nur mal ein Beispiel, André Teilzeit, der Videos macht über Depression, was ja in Ordnung ist, ja. Weißt du, für Jugendliche und sowas, dass sie mal ein Ort haben, sag ich mal, im Internet, wo sie sich von jemand verstanden fühlen. Und der, die dann mit so SJW-Zeug volllabert, weißt, die kaufen dem das ja ab. Das sind ja verletzliche Leute. Und ich finde das, und solche Taktiken benutzen die einfach. Nicht bewusst natürlich, klar. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass das nicht einfach so ein Witz ist oder sowas. Ich meine, in Amerika sieht man das selber. Die übernehmen Sachen, ja. Die übernehmen wirklich Sachen teilweise. Ja, ich bin auch nicht so sicher, ob das wirklich jetzt so von Amerika unbedingt kommt, weil sowas wie die Antifa zum Beispiel, also ich war ja früher in der Piratenpartei und da habe ich halt eben gemerkt, dass dieser ganze Kram da halt eigentlich auch gewütet hat. Ne? Genauso wie diese progressive Plattform, das war ja halt eben, also das war da sowas, wo so Leute wie die Schramm und so drin waren. Ja, aber ich meine, guck mal, allein wenn du die Reden hörst, die benutzen ja die ganze Zeit diese nur Anglizismen. Worte, ja, die benutzen Worte. Ja nur Anglizismen. Ja. Hey, ja, wenn das, das ist dann schon ein bisschen älter halt, also dieser, diese Begrifflichkeiten und dieses Zeug, das kennen die schon eine Weile länger. Also das ist jetzt nicht erst letztes Jahr das oder ist, so. Das ist keine neue Erfindung oder sowas, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Pseudo-Progressivismus, der schwappt, ist einfach von Amerika jetzt rübergeschwappt. Da hättest du schon an der Freien Uni Berlin sein können vor 2 Jahren, da war das genauso schlimm wie in Amerika oder in Münster oder sowas, wenn du mit den Asta-Leuten redest. Ja, oder in Göttingen oder so, ne? Da haben wir auch damals von Leben und viel drüber gehört. Ja. Ja, schwappt so hin und her, ne? Ich habe noch vielleicht zum Abschluss eine kurze Fragerunde, weil unter unserem Femi-Sophie-Video sind wir ja gefragt worden, seid ihr Identitäre? Also ich beantworte das mal für mich mit Nein. Mondaffe? Nee, also ich finde ein paar Aktionen, die die machen, ganz cool. Solange sie friedlich bleiben, haben sie auch auf jeden Fall ihr Recht, das alles zu tun und so. Aber als Identitärer würde ich mich nicht bezeichnen. Nee. Mammon? Nee, auf keinen Fall. Abel? Ich habe heute nachgeguckt und nein, ich habe keinen Ausschlag. Caps Lock? Ich bin auch kein Identitärer. Ne? Meine einzige Identität ist Mondaffe, Weltraumaffe. Und Sally, bist du identitär? Ja, ich identifiziere mich als Apache-Kampfflugschrauber. Ja, dann haben wir die Frage nämlich auch geklärt und können geruhsam bis nächste Woche in den Winterschlaf auf unserer Raumstation gehen. Können wir einen Rat der Weltraumaffen gründen? Irgendwann mal? Wenn wir hier gelandet sind, aber das steht alles in den geheimen Papieren. Okay, das ist gut.